Einleitung von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang. Übersetzt von Leopold von Schröder. Einleitung. Die Bhagavad Gita ist ein philosophisches Gedicht, und nicht mit Unrecht nennt Wilhelm von Humboldt sie das schönste, ja vielleicht das einzig wahrhafte philosophische Gedicht, das alle uns bekannten Literaturen aufzuweisen haben. In der Tat ist es wohl das einzige in der Weltliteratur, welches ganz diesem Begriff entspricht, das heißt wirklich philosophisch und doch zugleich ein echtes, von höchstem poetischen Schwunge getragenes Gedicht ist, was sich nicht einmal von dem berühmten, gedankenreichen, aber doch mehr trockenen philosophischen Gedichte des Lucrez, De Natura Rerum, völlig behaupten lässt. Dass ein solches Gedicht gerade bei den Indern entstehen konnte, ja, entstehen musste, das begreift sich leicht, wenn man weiß, in welchem Grade dies hochbegabte Volk vor andern Völkern schon früh, schon im vedischen Altertum, von großen philosophischen Gedanken erfasst und durchdrungen wird, mit welcher Energie es um die Klärung und Ausgestaltung seiner Weltanschauung fort und fort ringt, in welcher Ausdehnung hier philosophische Gedanken durch Jahrhunderte und Jahrtausende sich mit den religiösen Vorstellungen verbinden und verschmelzen, aus ihnen erwachsen und sie wiederum bestimmen, ja auch Leben und Handeln bestimmen und beherrschen. Es begreift sich, wenn man zugleich die Kraft der Poesie, die echt arische Fähigkeit hochfliegender Begeisterung kennt, die in diesem merkwürdigen Volke seit alters wirkt und lebt, bald schlummernd, träumend, bald in hellem Jubel erwachend, mit elementarer Macht aufflammend. Schon aus dem Rigveda tönen uns so erhabene, ergreifende Klänge philosophischer Poesie entgegen, wie sie jenes berühmte Lied vom Weltenursprung enthält, das mit den Worten anhebt: Damals war weder Sein noch Nichtsein, und so weiter. Und dann gleich in den ältesten Upanishads, vielleicht 700 bis 800 Jahre vor Christo, welche Größe und Kraft, welche Kühnheit und Klarheit der philosophischen Gedanken und Bilder, mit welchem poetischen Schwung, mit welcher feurigen und stolzen Begeisterung verkündet. Wie tief lassen uns die schon oft geschilderten philosophisch-theosophischen Wettkämpfe jener Zeit hineinblicken in das leidenschaftliche Suchen und Ringen nach Erkenntnis der Wahrheit, in die Kraft der Begeisterung, mit der die gefundene Weisheit verkündet wird. Und diese Bewegung der Geister setzt sich fort in der weiteren Upanishadenliteratur. Sie zieht sich durch das große Epos Mahabharata. Sie gewinnt im Buddhismus und Jainismus neue Formen, sie kristallisiert sich in den verschiedenen philosophischen Systemen und Kommentaren, sie lebt auch in den Gesetzbüchern, sie schimmert und leuchtet in den Puranen und unzähligen anderen Werken, und sie treibt die Menschen dazu, der Welt zu entsagen, um nur den großen, ewigen Gedanken zu leben. Sie erfasst in der Folge auch die Eroberer, die Herrscher des Landes aus nicht-indischem Stamme, zwingt den edlen Prinzen Mohammed Darashako, Krone und Reich der Großmogulen in die Schanze zu schlagen, um für die Wahrheit siegend unterzugehen. Sie erfasst auch die höher gearteten europäischen Besucher des wunderbaren Landes mit unwiderstehlicher Gewalt. Sie setzt sich fort bis in die Gegenwart, bis zu jenem nackten Heiligen mit dem Gesichte eines alten deutschen Professors, Lehrers oder Pastors, der vor kurzem noch in einem Garten von Benares vor einer Kapelle saß, die sein eigenes Bildnis in Marmor enthielt, und der zu den Bemerkungen lebenslustiger Spötter: wohl milde lächeln und ihnen kopfschüttelnd zuflüstern konnte: Alles, was uns umgibt, ist nicht Wirklichkeit, sondern nur ein Traum. Ja, in diesem Lande konnte und musste philosophische Dichtung entstehen, wie sie in schönster, reichster Blüte die Bhagavad-Gita uns vorführt. Seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden schon, ist die Bhagavad-Gita in Indien selbst berühmt und hoch gefeiert. Eben darum gehörte sie wohl auch schon zu den ersten Werken der altindischen Literatur, die in Europa bekannt wurden. Schon im Jahre 1785 wurde die geistvolle Dichtung durch den Engländer Wilkins übersetzt und trug nicht wenig dazu bei, die Aufmerksamkeit der Europäer auf die alte Sanskrit-Literatur zu richten. Der Führer der Romantiker, die sich Indien so wahlverwandt fühlten und fühlen mussten, denn Indien ist das Land der Romantik, August Wilhelm von Schlegel, der erste Professor des Sanskrit in Deutschland, gab den Originaltext des Gedichtes im Jahre 1823 heraus und versah denselben mit einer musterhaften lateinischen Übersetzung. Und ein Mann wie Wilhelm von Humboldt war so mächtig davon ergriffen, dass er an seinen Freund Gentz, den bekannten Diplomaten, schrieb, er danke Gott, dass er ihn so lange habe leben lassen, um dieses Gedicht noch lesen zu können. Das Wort ist schon oft angeführt worden, doch hier ist es am Platze und durfte nicht fehlen. Humboldt widmete diesem Gedichte dann noch eine eingehende, geistvolle Abhandlung, die zum Besten gehört, was über den Inhalt der Bhagavad-Gita geschrieben ist. Wenn man die Bhagavad-Gita ein philosophisches Gedicht nennt, so ist das eigentlich nicht genug. Die Bezeichnung ist nicht erschöpfend. Philosophie, Dichtung und Religion, einschließlich die Moral, sind hier tatsächlich eins. Es wäre zu wenig, wenn man sagen wollte, sie sind untrennbar eng verbunden, unauflöslich miteinander verschmolzen, denn es handelt sich hier nicht um eine Verbindung oder Verschmelzung. Nein, sie sind eins, sind ein Ganzes, als solches organisch gewachsen und eben darum untrennbar. Der Forscher mag die Elemente sondern, wie er auch die Pflanze oder den Tierkörper zerlegt, in Wahrheit aber liegt eine organische Bildung vor, die ganz einheitlich aus dem indischen Geiste entsprossen ist, eine religiös-philosophische Dichtung mit starkem ethischen Einschlag, ein für Indien höchst charakteristisches Produkt, denn gerade die Einheit von Philosophie, Religion und Moral, getragen von hohem dichterischen Schwunge, tritt uns in diesem Lande so eindrucksvoll entgegen. Womit nicht gesagt sein soll, dass die Inder nicht auch streng systematische, nüchtern analytische philosophische Betrachtung gekannt haben. In der Bhagavad-Gita aber handelt es sich in der Tat um eine Philosophie, die nicht als Lehrgebäude bewundert werden, sondern den ganzen Menschen durchdringen und erneuern, also Religion sein will, die verlangt, dass man sie lebt. Mit Recht hebt Chamberlain gerade diese organische Einheit von Philosophie und Religion als das auszeichnende Merkmal des indischen Geistes hervor. In einer Beziehung, sagt er, steht das geistige Leben der Indo-Arier unerreichbar hoch über dem unsrigen, insofern nämlich dort die Philosophie Religion war und Religion Philosophie. Kein Mann stand in Indien geistig so tief, dass er nicht etwas Philosophie besessen hätte. Kein kühnster Flügelschlag des Denkens erhob den außerordentlich Begabten so hoch, dass er nicht noch inbrünstig religiös geblieben wäre. Äußerlich betrachtet erscheint die Bhagavad-Gita als eine Episode des großen Epos Mahabharata, dem sechsten Buche desselben angehörend. Eine Episode, die in der originellsten, ja in wahrhaft indischer Weise der Erzählung eingefügt ist. Krishna, eine Inkarnation des Gottes Vishnu, geleitet den Panduiden Arjuna, als dessen Wagenlenker in den großen Kampf der Kuru- und Pandu-Söhne. Als Arjuna seine Verwandten, Freunde und Lehrer vor sich in den Reihen der Feinde erblickt, zögert er vorzugehen, wird unschlüssig und kleinmütig. Wie soll er mordend vorgehen gegen diese ihm nahestehenden Menschen? Da ermahnt ihn Krishna, solche Bedenken fahren zu lassen und seine Pflicht als Kämpfer zu tun. Es entspinnt sich ein Gespräch, und Krishna entwickelt nun angesichts beider Heere in 18 Gesängen dem Arjuna seine ganze Welt- und Lebensanschauung, aus welcher die Pflicht, handelnd vorzugehen, als praktische Konsequenz resultiert. Entsprechend diesem unmittelbar praktischen Anlass der ganzen Erörterung ist es vor allem die praktische Moral, die in leuchtenden Zügen hier hervortritt, als das große Ergebnis alles dessen, was Krishna vorträgt, der strahlende Gipfel seiner gesamten Darlegung, wohlgeeignet als Leitstern des Lebens zu dienen. Auf dem Grunde metaphysischer Spekulation baut sich hier eine erhabene Sittenlehre auf, wie wir sie in den eigentlichen Systemen der Philosophie schmerzlich vermissen. Eine Sittenlehre, die in ihrer Strenge und Reinheit wahrhaft imponierend wirkt und es wohlverdient, dem kategorischen Imperativ Immanuel Kants an die Seite gestellt zu werden. Tu deine Pflicht. Nach dem Erfolg des Handelns frage nicht. Das ist das Leitmotiv dieser Lehre. Den ewigen heiligen Geboten der Moral folgend, sollen wir unentwegt tapfer handelnd unsere Pflicht erfüllen, unbekümmert darum, wie schwer es uns ankommt, nie danach fragend, welcher Erfolg uns dabei erblühen möchte. Dann winkt uns zuletzt als schönster Lohn die höchste Bahn, das heißt, der Eingang zu der ewigen, heiligen Gottheit, die die Grundlage der gesamten Weltordnung bildet und auch uns allen unsere Pflichten gesetzt hat. Entsprechend dem System der Sankhya-Philosophie, wie auch der vereinigten Sankhya-Yoga-Lehre, wird hier, zum mindesten in gewissen Partien des Textes, ein ursprünglicher Dualismus von Natur und Geist gelehrt, Prakriti und Purusha. Beide sind anfangslos und ewig. Der Körper, dem Bereiche der Natur angehörig, ist zusammengesetzt und vergänglich, an seiner Erhaltung nichts gelegen. Die Seele, einfach und unvergänglich, mit verschiedenen Körpern sich umkleidend, bis sie die Vereinigung mit dem höchsten Wesen erlangt. Diese Vereinigung soll aber nicht in untätiger Beschaulichkeit gesucht werden, obwohl auch die zeitweilige Meditation ihre volle Berechtigung hat. Wir sollen vielmehr handelnd unsere Pflicht erfüllen, aber mit absolutem Gleichmut, ohne Rücksicht auf die Folgen, ohne Begier nach den Früchten unseres Tuns, nur dem reinen Pflichtgebot gehorchend. Ich habe soeben die dualistische Sankhya-Lehre als philosophische Grundlage der Bhagavad-Gita erwähnt. Indessen kann keine Rede davon sein, dass wir die Lehren dieser Philosophie in dem Gedichte rein und konsequent vorgetragen finden. Es gibt vielmehr nicht wenige Stellen, welche zu diesem System durchaus nicht stimmen wollen, sondern ihm geradezu widersprechen. Diese Widersprüche konnte schon Wilhelm von Humboldt seinerzeit nicht übersehen. Er suchte dieselben, recht einleuchtend, folgendermaßen zu erklären. »Es ist ein Weiser«, sagt er, »der aus der Fülle und Begeisterung seines Gefühls spricht, nicht ein durch eine Schule geübter Philosoph, der seinen Stoff nach einer bestimmten Methode verteilt«, und an dem Faden einer kunstvollen Ideenverkettung zu den letzten Sätzen seiner Lehre gelangt. Mit diesen Worten Wilhelm von Humboldts, die zweifellos ihre volle Berechtigung haben, suchte man sich lange über die vielen anscheinenden Widersprüche und Divergenzen des tiefsinnigen Gedichtes hinüberzuhelfen. Es ist ein Gedicht und soll ein Gedicht sein, Darum darf man eine streng systematische Gedankenentwicklung hier auch nicht erwarten. Es ist ein weiser, ein hochgestimmter Dichter, der hier redet, kein Philosoph vom Fach, wie man heute sagen würde, ein tief religiös und ethisch gerichteter, mit allerlei Philosophie und Theosophie seines Landes vertrauter und dafür begeisterter Dichter, der aus dem Überschwang seiner Empfindung heraus in wechselnden Stimmungen redet. Das ließ in der Tat so manche Inkonsequenzen erklärlich und entschuldbar erscheinen. Dennoch war es nicht leicht, sich mit diesen Dingen abzufinden, wenn man sich in das Studium der Bhagavad Gita mit einigem Ernst vertiefte. Der Dichter bekannte sich anscheinend deutlich zur Sankhya-Yoga-Lehre. Er nannte sie öfters mit ihrem Namen, pries ihre Weisheit mit hochklingenden Worten und sagte direkt, dass er sie verkünde. Er gab das dualistische Grundprinzip dieser Lehre klar an, bediente sich einer ihr so charakteristischen Theorie wie der Lehre von den drei Gunas, den drei Qualitäten, nach denen die ganze Welt geordnet und eingeteilt ist: Sattva, Güte oder Wesenheit, Rajas, Leidenschaft, Tamas, Finsternis und anderes mehr. Aber es fehlte auch nicht an zahlreichen Versen, die ganz deutlich Vedanta-Gedanken aussprachen, Gedanken, die ganz wohl in einer Upanishad stehen konnten und die es durchaus begreiflich erscheinen ließen, dass die Bhagavad Gita selbst geradezu als eine Upanishad bezeichnet wurde, respektive die einzelnen Kapitel derselben als Upanishaden. Vedanta und Sankhya liegen weit auseinander. Der Vedanta, dessen feste Grundlage in den Upanishaden, den ältesten philosophischen Traktaten der Inder, vorliegt, ist streng monistisch und idealistisch, die indische All-Eins-Lehre. Der Atman Brahman, die heilige Weltseele, ist der Urgrund alles Seins, aus ihm allein ist alles, ist die gesamte Welt hervorgegangen, wie die Funken aus dem Feuer springen, wie das Spinngewebe aus dem Leibe der Spinne hervorgeht, wie die Töne aus der gespielten Laute herausquellen. Unsere eigene Seele aber ist im innersten Kern mit dieser Weltseele identisch. Nur ein Irrtum lässt uns überall Verschiedenheit sehen, denn in Wahrheit ist das ganze All nur eins, das N-Kaipan, und das Prinzipium Individuationis ist bloß eine Täuschung, durch Unwissenheit erzeugt, bloß ein Schein. Wer diese Täuschung erkennt, diesen Schein durchschaut, in allem nur das eine sieht, den einen Herrn, sich selbst als identisch mit dem Atman Brahman erkennt, der ist erlöst. Die Sankhya-Philosophie ist im Gegensatz dazu streng dualistisch, realistisch und rationalistisch. Sie geht von dem aus, was die empirische Beobachtung uns darbietet. Die Materie, Natur, auf der einen Seite, eine Vielheit individueller Seelen auf der anderen Seite, das sind nach dieser Lehre die beiden total voneinander verschiedenen, gleicherweise ewigen Prinzipien, aus denen diese Welt zusammengesetzt und aufgebaut ist. Die vielen individuellen Seelen sind in die Körper gebannt. Sie wandern durch die Körper, von einem zum andern, bis endlich die Seele zu der Erkenntnis ihrer totalen, wesenhaften Verschiedenheit von dem Körper gelangt. Dann ist sie erlöst, dann wandert sie nicht weiter nach dem Tode, ist für immer von dem Körper befreit. Von einem Gott, von einer Weltseele, ist in diesem System nicht die Rede. Wie war es möglich, in ein und demselben Dichterwerke so fundamental verschiedene Lehren wie Sankhya und Vedanta zu vereinigen, zu mischen oder auch nur nebeneinander zu verkünden? Und wie ging es zu, wie ließ es sich erklären, dass ein Gedicht von so ausgesprochen theistischer Tendenz wie die Bhagavad Gita, der Verherrlichung des großen Gottes Krishna Vishnu gewidmet, gerade die Sankhya-Lehre sich zur philosophischen Grundlage erwählen konnte, die Sankhya-Lehre, deren atheistischer Charakter so deutlich hervortrat. Hier lagen große Rätsel verborgen, doch sie sollten nicht vergeblich ihrer Lösung harren. Die Lösung wurde in zielbewusster Weise vorbereitet durch die gründliche Erforschung der altindischen Philosophie, der sich die europäischen Indologen insbesondere in den letztvergangenen 3 Jahrzehnten mit großem Erfolge gewidmet haben. Gerade die deutschen Gelehrten sind an dieser Arbeit in erster Linie beteiligt gewesen, allen voran Paul Deussen und Richard Garbe, welche beide sich ein unvergängliches Verdienst um diesen Zweig der Forschung erworben haben. Doch der erste Anstoß, durch welchen der philosophische Inhalt der Bhagavad-Gita in ein ganz unerwartet neues Licht gestellt werden sollte, erfolgte von anderer Seite her. Er ging von dem scharfsinnigen und gelehrten Jesuitenpater Josef Dahlmann aus, der sich mit großer Energie in das gewaltige indische Epos und die überaus schwierige Frage seiner Entstehung und Zusammensetzung hineingearbeitet hatte. Dahlmann veröffentlichte zunächst im Jahre 1895 ein geistvolles Buch über das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch und ließ demselben schon in dem darauffolgenden Jahre ein glänzend geschriebenes Werk über den wichtigen Begriff des Nirvana folgen, das als Studie zur Vorgeschichte des Buddhismus bezeichnet war, in der Tat aber weit mehr bot, als sich nach diesem Titel erwarten ließ. In diesem Buch untersuchte der Verfasser mit großem Scharfsinn die älteste Entwicklung der Philosophie bei den Indern, kam vielfach zu neuen Resultaten und versuchte, aufgrund derselben ebenso kühn wie energisch, eine neue Konstruktion der Entstehung und Entwicklung des indischen Denkens. Er bemühte sich zu zeigen, dass der nüchtern rationalistischen und atheistischen Sankhya-Philosophie, wie sie uns aus den erhaltenen Lehrbüchern des indischen Mittelalters bekannt ist, eine ältere, noch ganz und gar theistische Form eben derselben Philosophie vorausgegangen sein möchte. Und er findet diese ältere Form der Sankhya-Philosophie in dem großen Epos Mahabharata, insbesondere auch in der berühmtesten philosophischen Episode derselben, unserer Bhagavad-Gita, erhalten. Was man früher als das Resultat eines Synkretismus, einer Verschmelzung von Sankhya und Yoga mit theistischen und vedantistischen Elementen ansah, das erklärte Dahlmann kühn für das ältere, ursprünglichere, aus dem die uns bekannte Form der rationalistischen und atheistischen Sankhya-Lehre erst auf dem Wege einer jahrhundertelangen Umbildung sich entwickelt hätte. Durch diese Theorie wurde der Bhagavad-Gita, wie auch den anderen philosophischen Partien des Mahabharata, ein sehr viel höherer Wert zugesprochen, als man ihnen früher beizumessen wagte, und es steht dieselbe in deutlichem Zusammenhang mit Dahlmanns Ansicht von dem hohen Alter, dem organischen Wachstum und durchaus einheitlichen Charakter des Mahabharata, welches er sich schon lange vor Buddha entstanden und ohne wesentliche Veränderung erhalten denkt, im Gegensatz zu der herrschenden Theorie einer mehrfach stattgefundenen, tiefgreifenden Überarbeitung, die übrigens auch in der Tradition eine starke Stütze hat. Im Ganzen hat Dahlmanns geistreich und scharfsinnig verfochtene Hypothese bei den kompetenten Fachgenossen nur wenig Beifall gefunden. Speziell der Theorie, dass die Bhagavad-Gita und verwandte philosophische Teile des großen Epos eine ältere, respektive die älteste Form der Sankhya-Lehre uns darböten, ist einer der vorzüglichsten Kenner der altindischen Philosophie, Hermann Jacobi, mit nüchterner Kritik sehr bestimmt entgegengetreten. Sie fand auch sonst entschieden mehr Ablehnung als Beistimmung, trotzdem Dahlmanns Buch überaus fesselnd geschrieben ist und die Theorie in seiner Darstellung etwas sehr Bestechendes hat. Die meisten Forscher, so Garbe, Jacobi, Pischel und andere, hielten an der Anschauung fest, dass wir in der Bhagavad-Gita und den verwandten philosophischen Texten des Mahabharata im Ganzen, das heißt in der vorliegenden Form, nichts Altes und Ursprüngliches vor uns haben, vielmehr jüngere Entwicklung, Weiterbildung, Kontamination und Verschmelzung verschiedener Lehren, somit also Texte von nur mäßiger Bedeutung für die Geschichte der indischen Philosophie. Diesen Standpunkt klar und bestimmt, mit ebenso viel Scharfsinn wie gründlichster Sachkenntnis, unter Aufstellung wesentlich neuer Gesichtspunkte verfochten und bis in seine letzten Konsequenzen hinein verfolgt zu haben, ist das unleugbare Verdienst von Richard Garbes Übersetzung der Bhagavad-Gita und der ihr vorausgeschickten, eingehenden und hochinteressanten Einleitung. Wenn dabei Dahlmanns energischer Vorstoß in ganz anderer Richtung unberücksichtigt beiseite liegen blieb, so tut das dem Werte des von Garbe hier positiv gebotenen keinen wesentlichen Eintrag. Adolf Holzmann der Jüngere glaubte, die Widersprüche in der Bhagavad-Gita in der Weise erklären zu können, dass er annahm, das Gedicht habe in seiner ursprünglichen Form einen ganz pantheistischen Charakter getragen, sei aber dann in dem Sinne einer speziellen Verehrung des Krishna-Vishnu, des zum Gotte erhobenen epischen Helden, theistisch umgearbeitet worden. Gerade umgekehrt will Richard Garbe die Sache angesehen wissen. Er betont, mit Recht, dass der ganze Charakter des Gedichtes, seiner Anlage und Ausführung nach, überwiegend theistisch sei. Ein persönlicher Gott, Krishna, tritt auf in der Gestalt eines menschlichen Helden, trägt seine Lehren vor, fordert von dem Hörer, neben Pflichterfüllung, vor allen Dingen gläubige Liebe zu ihm und Ergebung, offenbart sich dann in besonderer Gnade in seiner überirdischen, aber immer noch menschenähnlichen Gestalt und verheißt dem Gläubigen als Lohn der Gottesliebe, dass dieser nach dem Tode zu ihm eingehen, in die Gemeinschaft Gottes gelangen werde. Dieser persönliche Gott Krishna, dessen Verehrung die ursprüngliche Fassung des Gedichtes mit Hilfe der Sankhya-Yoga-Lehre philosophisch zu fundieren gesucht hätte, sei dann erst später durch eine vedantistische Überarbeitung des Textes, die auch in anderen Teilen des Mahabharata sich erkennen lasse, zum Allgott erhoben worden. Krishna ist die große Gestalt, die im Mittelpunkte der Bhagavad-Gita steht. Er ist selbst der Bhagavant, der Erhabene, als dessen Sang, Gita, das Gedicht bezeichnet wird. Er ist es, nachdem auch die alte monotheistische Sekte der Bhagavatas sich benennt, als deren vornehmstes Erbauungsbuch wir die Bhagavad-Gita zu betrachten haben, ja, der sogar aller Wahrscheinlichkeit nach als der Stifter dieser Sekte anzusehen ist. Davon geht Garbe aus, und darauf legt er mit Recht ein besonderes Gewicht. Krishna, der Sohn des Vasudeva und der Devaki, der schon in der Chandogya-Upanishad erwähnt wird, und zwar in sehr charakteristischem Zusammenhang mit ausgesprochen ethischen Lehren, er ist bekanntlich einer der Haupthelden des Mahabharata, speziell der nationale Held des Stammes der Yadava, dem er entsprossen. Aber er ist nicht nur ein sagenhafter Held, er ist ein wirklicher Mensch, eine historische Person gewesen, ein streitbarer Krieger, der zugleich Religionsstifter war, der in seinem Volke und unter den verwandten Nachbarstämmen eine theistische, respektive monotheistische Religion begründete, die in der Folge eine starke Lebenskraft bewährt hat und durch Ramanuja im 12. Jahrhundert nach Christus neu reformiert zu hoher Bedeutung gebracht ward, die bis in die Gegenwart noch fortdauert. Es war von Anfang an eine populäre Religion, die, unabhängig von der vedischen Überlieferung und von dem eigentlichen Brahmanentum, wahrscheinlich von vornherein die moralische Seite betonte. eine kraftvoll ethische Kshatriya-Religion, jener von Garbe schon früher so eindrucksvoll geschilderten Zeit entsprossen, in welcher die Krieger und Könige in Indien so vielfach an Stelle der Priester die geistige Führung an sich gerissen hatten. Einige Jahrhunderte vor Buddha dürfte dieser Held im doppelten Sinne des Wortes wohl gelebt haben, der nach seinem Tode dann selbst zum Gott erhoben, respektive als eine Verkörperung des von ihm verkündigten und gefeierten großen einen Gottes betrachtet wurde. Einem Zuge der Zeit und des Volkscharakters folgend, bemühte man sich nachmals, die Verehrung dieses vergöttlichten Religionsstifters Krishna auch philosophisch tiefer zu studieren, und verwendete dazu das altberühmte System der Sankhya-Lehre, respektive Sankhya-Yoga, dessen realistischen und dualistischen, rationalistischen und atheistischen Charakter ich bereits oben mit kurzen Zügen zu schildern versucht habe, ebenso wie seinen naturgemäß scharfen Gegensatz zu der ganz idealistischen All-Eins-Lehre des Vedanta, der Upanishaden. Diese Verbindung des ursprünglichen Monotheismus der Bhagavatas mit den Lehren des Sankhya-Yoga erforderte, wie Garbe hervorhebt, mancherlei Umdeutungen und Entstellungen der beiden Systeme, denn nur so konnte der Theismus der Bhagavatas mit den Lehren des ausgesprochen atheistischen Sankhya-Systems und des nur äußerlich mit einer theistischen Etikette versehenen Yoga-Systems verbrämt werden. Wenn deshalb die Gita zahlreiche Abweichungen von den ersten Sankhya-Yoga-Lehren, das heißt von den in den Lehrbüchern der beiden Systeme vertretenen Anschauungen aufweist, so wäre es ganz verfehlt, hier ältere Stufen des Sankhya-Yoga zu erblicken. In der Folge wäre dann noch Krishna mit dem großen brahmanischen Gotte Vishnu identifiziert und die sektiererische Religion der Bhagavatas durch diesen Prozess dem eigentlichen Brahmanentum ganz einverleibt worden. Dies wäre nach Garbe der Standpunkt des echten alten Gedichtes der Bhagavad Gita gewesen, Verehrung des zum Gotte erhobenen, mit Vishnu identifizierten Krishna, nicht ohne Gewaltsamkeit aufgebaut auf der philosophischen Grundlage der Sankhya-Yoga-Lehre. Viel später, als dann die All-Eins-Lehre des Vedanta zur Vorherrschaft gelangte und in immer weiteren Kreisen populär wurde, so daß diese Bewegung auch das große Epos berührte und stark in Mitleidenschaft zog, hätte nach Garbes Darstellung eine vedantistische Überarbeitung der Bhagavad-Gita wie auch anderer Teile des Mahabharata stattgefunden, seiner Berechnung nach etwa im 2. Jahrhundert nach Christus, und damit erst wäre dem berühmten Gedichte diejenige Fassung gegeben worden, in welcher dasselbe auf uns gekommen ist. Kein Wunder also, dass es an Widersprüchen und Unstimmigkeiten aller Art nur allzu reich ist. In seiner Übersetzung hat Garbe den kühnen Versuch gemacht, die von ihm vorausgesetzten Zusätze im Sinn und Geist der Vedanta-Lehre in der Weise auszuscheiden, dass er sie durch kleineren Druck charakterisierte. Er glaubte dadurch mehrfach einen besseren Zusammenhang des Textes wiederhergestellt zu haben, als die überlieferte Form des Gedichtes ihn uns darbietet. Ganz anders sieht Deussen die Sache an. Ganz anders und weniger gewaltsam lösen sich in seinen Augen jene scheinbaren und wirklichen Widersprüche und Unstimmigkeiten der Bhagavad-Gita. Ein Jahr nach dem Erscheinen von Garbes Übersetzung der Bhagavad-Gita ließ Deussen die seinige erscheinen, und 2 Jahre darauf, 1908, kam die 3. Abteilung des 1. Bandes seiner allgemeinen Geschichte der Philosophie heraus, in welcher die nachvedische Philosophie der Inder, darunter auch die Philosophie des Epos, die Philosophie der Bhagavad-Gita, in grundlegender, sehr überzeugender Weise behandelt wurde. Schon in dem Vorwort zu seiner Übersetzung der vier philosophischen Texte des Mahabharatam spricht sich Deussen dahin aus, dass er in der Bhagavad Gita nicht das Produkt eines philosophischen Synkretismus, nicht eine Mischphilosophie, sondern eine Übergangsphilosophie zu sehen geneigt sei, nicht das Resultat wiederholter Vermengung verschiedener Systeme, sondern ein organisch gewachsenes Denken, das den Übergang von der alten Philosophie der Upanishaden zu den späteren Systemen bildete. Und wenn er in seiner Übersetzung das Wort Sankhya durch Reflexion oder berechnende Überlegung, das Wort Yoga durch Hingebung, Verinnerlichung, Meditation wiedergibt, so ließ sich schon daraus entnehmen, dass Deussen unter diesen Worten etwas wesentlich anderes verstehe als die später wohlbekannten Systeme, welche den Namen Sankhya und Yoga tragen. Bestätigung und weitere Aufklärung ließen nicht lange auf sich warten. In der dritten Abteilung des ersten Bandes seiner allgemeinen Geschichte der Philosophie schildert uns Deussen in der Tat die Philosophie des epischen Zeitalters, speziell auch die Philosophie der Bhagavad Gita, als eine Übergangsphilosophie der soeben angedeuteten Art, für welche er die Zeit etwa von dem Jahre 500 bis 200 vor Christus in Anspruch nimmt. Er weist mit vollem Rechte darauf hin, dass schon die Sprache und die Metrik des großen Epos in der Mitte stehen und einen Übergang bilden von der Zeit des Veda zu derjenigen des klassischen Sanskrit im indischen Mittelalter. Mehr aber noch als Sprache und Metrum sind es die im Mahabharata vorliegenden philosophischen Gedanken, welche unzweifelhaft das verbindende Mittelglied zwischen der Veda-Philosophie der Upanishaden und den philosophischen Systemen der klassischen Zeit, vor allem dem späteren Sankhya, bilden. Und wo sonst, wenn nicht in diesen, nach Sprache, Metrik und Gedanken zwischen der vedischen und der klassischen Literatur die Mitte haltenden epischen Texten, hätten wir den Übergang vom Idealismus der älteren Upanishads zum Realismus des klassischen Sankhya zu suchen? Freilich sind diese nicht die ursprünglichen, für uns verlorenen Denkmäler jenes Entwicklungsganges, sondern enthalten nur deren poetische Reflexe im Geiste der Mahabharata-Dichter, welche keine systematischen Denker waren und daher oft ältere und jüngere Gedanken in einer wenig zusammenstimmenden Weise bunt durcheinander mischen. In diesem Sinne ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man in ihrer Philosophie eine Mischung sieht, nicht sowohl zwischen der Upanishad-Lehre und dem klassischen Sankhya, als vielmehr zwischen den verschiedenen Phasen, welche von jener zu diesem im Verlaufe mehrerer Jahrhunderte übergeleitet haben. Die letztere Bemerkung Deussens stimmt durchaus zu der früher von uns angeführten Äußerung Wilhelm von Humboldts. Im Übrigen zeigt sich seine Annahme und Feststellung einer in den epischen Texten uns erhaltenen Übergangsphilosophie ganz unleugbar nahe verwandt mit der Theorie Dahlmanns von einer im Epos und speziell auch in der Bhagavad Gita aufbewahrten älteren Form der Sankhya-Lehre, die sich von der späteren atheistischen Lehre dieses Namens durch einen kraftvollen theistischen Zug deutlich genug unterschieden und an die ältere Spekulation über das Brahman-Atman angelehnt hätte, respektive aus ihr hervorgewachsen wäre. Ein Sankhya also, das noch tatsächlich Brahmavidya, das heißt, noch Brahman-Wissenschaft war. Allerdings wären nach Deussens Ansicht die Worte Sankhya und Yoga in den epischen Texten überhaupt noch gar nicht als Bezeichnungen philosophischer Systeme zu fassen, wie dies in späteren Zeiten der Fall ist. Ursprünglich aber haben sie eine andere Bedeutung und sind nur verschiedene Methoden, um zu demselben Ziele, nämlich zur Erlangung des Atman zu führen, welcher einerseits als die ganze unendliche Welt sich ausbreitet, andererseits voll und ganz im eigenen Inneren zu finden ist. Im ersteren Sinne kann der Atman erfasst werden durch Reflexion über die mannigfaltigen Erscheinungen der Welt und ihre innere Wesensidentität, und diese Reflexion heißt Sankhya von Sam plus Kya, berechnen, reflektieren. Andererseits ist der Atman ergreifbar durch Zurückziehung von der Außenwelt und Konzentration auf das eigene Innere, und diese Konzentration heißt Yoga. Die Philosophie der epischen Zeit ist aus der Atmanlehre der Upanishads hervorgewachsen und schließt sich zunächst an diese an, um sich erst nach und nach von derselben zu entfernen. Neben reinen Upanishad-Gedanken finden wir daher in den epischen Texten auch vielfach andersartige Gedanken und Lehren, unter denen die Ansätze und weiterentwickelten Ansätze zu den späteren Systemen des Sankhya und Yoga oft schon recht deutlich hervortreten. Die Gedanken der All-Eins-Lehre, der Upanishaden oder des Vedanta wären demnach aber doch durchaus als die älteren zu betrachten. Diejenigen, welche zu dem späteren Sankhya und Yoga stimmen, als die jüngeren. Die historische Darstellung muss sich bemühen, deutlich zu sondern, was im Epos durcheinander wogt, und zu zeigen, wie der ursprüngliche Idealismus der Upanishad-Lehre nach und nach zum Realismus des Sankhya-Systems sich verhärtet. Wie man sieht, eine durchaus andere Ansicht als diejenige, für welche Garbe eintritt. Sie hat vor der letzteren den unleugbaren Vorzug, dass unter diesem Gesichtspunkt die Philosophie der Bhagavad-Gita, wie diejenige des Epos überhaupt, als ein ganz natürlich und einfach, organisch gewachsenes Gebilde sich darstellt, welches aus der in den philosophischen Texten der jüngsten Veda-Periode, den Upanishaden, verkündeten All-Eins-Lehre, der Atman-Philosophie oder Brahman-Wissenschaft ganz unmittelbar hervorgeht, um dann allmählich und ganz naturgemäß zu späteren Lehren und Systemen hinüberzuleiten. Die Annahme gewaltsamer Konstruktionen und Überarbeitungen, die geflissentlich bemüht gewesen wären, den ursprünglichen Charakter der ursprünglich hier verkündeten philosophischen Gedanken zu verwischen und zu verdecken, die Annahme der ganz unnatürlichen Zusammenschweißung einer ausgesprochen theistischen Religion mit einer ebenso ausgesprochen atheistischen Philosophie kommen in Wegfall. Und ein weiterer Vorzug in Deussens Betrachtung ist seine umfassende Heranziehung der anderen philosophischen Texte des Mahabharata, zu denen die Bhagavad-Gita gehört und in deren Mitte sie durchaus organisch hineinpasst. Man hat den Eindruck einer durchaus gut möglichen Entwicklung. Und es liegt auf der Hand, dass eine theistische Religion, wie der Held und Religionsstifter Krishna sie nach Garbes überzeugenden Ausführungen verkündet zu haben scheint, nicht nur sehr natürlich in der letzten Veda-Zeit erwachsen konnte, die an monotheistischen Neigungen und Ansätzen auch sonst noch so manches aufweist, respektive in der Zeit des Übergangs vom Veda zum Epos, sondern dass auch eine solche Religion sich recht einfach und natürlich mit der Atman-Brahman-Lehre der Upanishads verbinden mochte, weit natürlicher als mit einer ausgesprochen atheistischen Lehre, wie die eigentliche Sankhya-Philosophie dieselbe darbietet. Gerade unter dieser Voraussetzung versteht man sehr viel besser, wie der kraftvolle Theismus der Krishna-Religion, der innige Gottesglaube, die hingebende Gottesliebe, die sogenannte Bhakti der Bhagavatas, sich unentstellt auf der philosophischen Grundlage erheben und erhalten konnte, die man ihr untergebaut hatte. Entwicklungsansätze und kräftig vorschreitende Gedanken in ganz anderer Richtung waren damit, wie wir bereits gemerkt haben, nicht ausgeschlossen. Dass aber die Gottesliebe nach der Bhagavad-Gita der Gipfel aller Weisheit ist, dass dieser erhabene religiöse Begriff geradezu den Grundton der Bhagavad-Gita bedeutet auf den alles gestimmt ist, in dem alles ausklingt, und dass gerade dadurch dies Gedicht als Lehrbuch der Bhagavats deutlich hervortritt, hat Garbe selbst sehr eindrucksvoll geschildert. Die Bhagavad Gita ist, wie er sagt, das hohe Lied der Bhakti, der gläubigen und vertrauensvollen Gottesliebe. Sowohl auf dem Wege der Erkenntnis wie auf dem der selbstlosen Pflichterfüllung führt die Liebe zu Gott mit unbedingter Sicherheit zum Ziel. Von diesem Gedanken ist das ganze Gedicht erfüllt. Um ihn zu verkünden, ist es verfasst worden. Das ist in der Tat der herzerwärmende, begeisternde Kern des herrlichen Gedichtes, die zentrale Kraft desselben, die das Ganze durchstrahlt und in Verbindung mit den erhabensten philosophischen Gedanken ihm immer aufs Neue in Ost und West die Herzen erobert hat. Als die köstlichste Frucht dieses Wunderbaums aus dem fernen Osten erscheint aber weiter jene reine, strenge, erhabene, mannhaft tapfere Sittenlehre, deren wir bereits gedacht haben, deren ganze Schönheit aber nur das Gedicht selbst offenbaren kann. Ich verzichte darauf, den Inhalt desselben hier auch nur in flüchtigen Strichen zu zeichnen. Es ist besser, den Text selbst reden zu lassen. Auch aus dem Grunde, weil eine eigentliche Gedankenentwicklung gar nicht vorliegt. Gleich in seiner ersten Rede, ja in den ersten Versen derselben, offenbart Krishna den innersten Kern seiner Weisheit, zu dem er auf den verschiedensten Wegen immer wieder zurückkehrt. Es ist ganz richtig, was Richard Fritzsche in seiner schönen Besprechung von Deussens vier philosophischen Texten des Mahabharata, deren Perle ja die Bhagavad Gita darstellt, darüber bemerkt. Die Texte lassen sich wie in Bibelsprüche zerlegen und zeigen auch keinen eigentlichen Gedankenfortschritt, sondern es ist, wie Goethe im westöstlichen Divan sagt, »Dein Lied ist drehend wie das Sterngewölbe, Anfang und Ende immerfort dasselbe.« Ende der Einleitung. Erster Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang. Übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Gesang. Dhritarashtra sprach: Im heil'gen Land, im Kuru-Land, zusammentreffend, kampfbereit, was taten dort, o Sanjaya, die meinen und die Pandava? Sanjaya sprach: Als nun Duryodhana das Heer der Pandus aufgestellet sah, da trat er zu dem Lehrer hin, der König, und sprach dieses Wort: Sieh dort der Pandu-Söhne her, o Lehrer, das Gewaltige, von deinem Schüler aufgestellt, dem klugen Sohn des Drupada. Da stehen Helden, Pfeilschützen, dem Arjuna und Bhima gleich, Yuyodhana und Virata und Drupada, der Wagenheld, Vrishtaketu, Chikitana und Kachis, heldenhafter Fürst, Purujit und Kuntiboja und Chaivya auch, der Männerstier, Yudhamanyu, der tapfere Held, und Uttamaujas, kraftbegabt, Subhadras Sohn, der Draupadi-Söhne, auf hohen Wagen all. Die Besten aber auch bei uns nimm, bester der Brahmanen, wahr, die Führer dieses meines Heers, dich zu erinnern, nenn ich sie. Du selbst und Bhishma, Karna auch und Kripa, der im Kampfe siegt, Achvataman und Vikarna, wie auch des Somadatta-Sohn, und viele andere Helden noch, ihr Leben opfernd, meinethalb. Schwingend der Waffen mancherlei, sie alle mit dem Kampf vertraut. Nicht ist genügend unser Heer, ob Bhishma auch sein Führer ist, genügend aber ist ihr Heer, an dessen Spitze Bhima steht. in all den Heeresreihen hier am rechten Platze aufgestellt, sollt denn ihr all, wie viel ihr seid, den Bhishma schützen, wie ihr könnt. Drauf, ihm erweckend Kampfesmut, blies laut das Muschelhorn der Greis, der hehre Ahn des Kuru-Stamms, daß es wie Löwenbrüllen scholl. Die Muscheln und die Pauken drauf, die Trommeln und Drometen all, die wurden da mit Macht gerührt, daß zum Getöse wuchs ihr Schall. Auch Krishna und des Pandu-Sohn bliesen die Himmelsmuscheln laut, auf hohem Wagen stehend da, von lichten Rossen fortgeführt, Krishna die Dämonsmuschel blies, die gottgeschenkte Arjuna. Die große Muschel Paundra blies der Schreckensmann Wolfs eingeweiht. Die Siegesmuschel blies der Fürst, der Kunti-Sohn Yudhishthira, doch Nakula und Sahadev auf Tonreich und Juwelenblüt. Der Katschi-Fürst, der beste Schütz, und Chikandin zu Wagen hoch, Virata, Drishtadyumna und Satyakas unbesiegter Sohn, Drupada samt der Enkel Schar und Abhimanyu starken Arms, sie bliesen all, o Erdenherr, auf ihren Muscheln, hier und dort, und dies Getön zerspaltete der Dhritarashtra-Söhne Herz, da es den Himmel und die Erd von wirrem Lärm erdröhnen ließ. Als Arjuna nun vor sich sah der Dhritarashtra-Söhne Schar und der Geschosse Regen schon begann, hob er den Bogen hoch, sodann, zu Krishna hingewandt, sprach er dies Wort, o Erdenherr. Inmitten beider Heere hier, halt, ewiger Du, den Wagen an, bis ich mir diese angesehen, die kampfbegierig stehen in Reihen, mit wem ich denn da kämpfen soll im heißen Mühen dieser Schlacht. Zum Kampf bereit seh ich sie stehen, die hier am Ort versammelt sind, dem argen Dhritarashtra-Sohn im Streite ihren Arm zu leihen. Also gemahnt, von Arjuna hielt Krishna gleich, o Bharata, inmitten beider Heere dort den herrlichsten der Wagen an. Vor Bhishma und vor Drona dann und vor den Erdenherrschern all sprach er: Sieh, Sohn der Prita, dort herbeigeströmt der Kuru-Schar. Da sah der Sohn der Prita stehen, die Väter und Großväter dort, Lehrer, Brüder und Oheime, Söhne, Enkel und Freunde auch, Schwäher wie auch Gefreundete, in beiden Heeren gleicherweis. Als alle die Verwandten dort der Kunti-Sohn kampffertig sah, von höchstem Mitleid übermannt, sprach er kleinmütig dieses Wort. Arjuna sprach: Ich sehe der verwandten Schar, o Krishna, kampfbereit genaht. Da werden meine Glieder schwach, und es verdorrt mir der Mund. Ein Zittern geht durch mein Gebein, und meine Haare sträuben sich. Gandiva sinkt mir aus der Hand, die Haut an meinem Körper brennt. Nicht länger kann ich aufrecht stehen, wie unstet irrt mein Geist umher. Und Zeichen schau ich, aber ach, gar böse Zeichen, Kechava. Kein Heil mehr seh ich, wenn im Kampf ich die Verwandten umgebracht. Krishna, den Sieg begehr ich nicht, noch Herrschaft, noch die Freuden all. Was soll die Königsherrschaft uns, was der Genuss, das Leben selbst? Um derentwillen wünschenswert Herrschaft, Besitz und Freuden sind, die stehen in Reihen hier im Kampf aufopfernd Leben, Hab und Gut. Lehrer, Väter und Söhne sind's, und ebenso Großväter auch. Oheime, Schwäher, Enkel sind's, Schwäger wie auch Verwandte sonst. Diese zu töten wünsch ich nicht, und sollten sie mich töten auch. Selbst um der Dreiweltherrschaft nicht, wie denn um Erdenherrschaft nur. Wenn Dhritarashtras Söhne wir gefällt, wie würden je wir froh? Die Sünde haftete uns an, wenn diese Gegner wir gefällt. Darum nicht dürfen töten wir der blutsverwandten Kurusha. Wenn wir den eigenen Stamm gefällt, wie könnten wir je glücklich sein? Und wenn auch diese es nicht sehen, durch Gier beraubet des Verstands, daß Sünde im Verwandtenmord und Schuld in Freundeskränkung liegt, wie sollten wir's verstehen nicht, vom Bösen uns zu wenden ab, die wir doch den Verwandtenmord als Sünde deutlich vor uns sehen? Bei Stammesmord zugrunde gehen die alten Stammespflichten auch. Ist dies geschehen, bemächtigt sich das Unrecht bald des ganzen Stamms. Dann durch des Unrechts Übermacht sind bald verderbt des Stammes Frauen, und sind die Frauen erst verderbt, tritt auch die Kastenmischung ein. Die Mischung führt zur Hölle hin, die Stammesmörder wie den Stamm. Verlust der Mahnenopfer stürzt die Väter aus der sel'gen Reich, so durch der Stammesmörder Schuld, die selbst zur Kastenmischung führt, auflösen sich die ewigen Standes- und Stammespflichten all. Wo aber in der Menschenwelt die Stammespflichten aufgelöst, folgt unausweichlich Höllenpein als Strafe, also hörten wir. O weh, wie schwere, sünd'ge Tat sind wir entschlossen, hier zu tun, da aus Begier nach Thron und Glück wir morden wollen unsern Stamm. Wenn wehrlos, ohne Widerstand, die Dhritarashtra-Söhne mich erschlagen wollten in dem Kampf, fürwahr, mir würde wohler sein. Sanjaya sprach: So sprach im Kampfe Arjuna und ließ im Wagen nieder sich, ließ fahren Pfeil und Bogen da, durch Schmerz verwirrt in seinem Geist. Ende des ersten Gesangs. Zweiter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang. Übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Gesang. Sanjaya sprach: Als so von Mitleid übermannt und Tränen überströmten Augs Arjuna in Betrübnis sank, sprach Krishna zu ihm dieses Wort. Der Erhabene sprach: Woher kommt dieser Kleinmut dir im Augenblicke der Gefahr, unrühmlich und unwürdig ganz des edlen Manns, o Arjuna? Verbanne die Unmännlichkeit, sie ziemt dir nicht, o Prita-Sohn. Die Schwäche, die erbärmlich ist, gib auf, erhebe dich, du Held. Arjuna sprach: Wie soll ich hier in diesem Kampf den Bhishma und den Drona auch, die beide ich verehren muß, mit scharfen Pfeilen greifen an? Weit besser die hochwürd'gen Lehrer schonen und Bettlerbrot auf dieser Erde essen. Denn töt ich sie, ob sie auch Schätze lüstern, mit Blut befleckt fortan wär meine Speise. Wir wissen's nicht, was mehr uns würde frommen, wenn wir die Sieger, wenn wir die Besiegten? Was soll das Leben uns, wenn wir getötet die Kuru-Söhne, die dort vor uns stehen? Die jammervolle Lage bricht mein Wesen, die Pflicht verwirrt sich mir. Ich muß dich fragen, was wär die bessere Entschließung, sag mir's. Dein treuer Schüler bin ich, lehre du mich. Nicht seh ich, was den Gram mir je verscheuchte, der meine Sinne ganz ausdörren müßte. Erlangt dich auch der Erde reichste Krone, ja bei den Göttern selbst die Oberherrschaft. So sprach der Ringellockige, der Held, zum ew'gen Gott gewandt. Ich will nicht kämpfen, also rief noch einmal er. Dann war er still. Doch lächelnd sprach zu ihm darauf, als er ihn so voll Kleinmut sah, inmitten beider Heeresreihn, der heil'ge Krishna, dieses Wort. Der Erhabene sprach: Du redest gut, allein du klagst um die, die nicht beklagenswert. Nicht Tote, noch auch Lebende, beklagt jemals der weisen Schar. Nie war die Zeit, da ich nicht war, und du und diese Fürsten all, noch werden jemals wir nicht sein, wir alle in zukünft'ger Zeit. Denn wie der Mensch in diesem Leib Kindheit, Jugend und Alter hat, so kommt er auch zu neuem Leib. Der Weise wird da nicht verwirrt. Der Atome Berührung nur ist kalt und warm, bringt Lust und Leid. Sie kommen, gehen, ohn Bestand. Ertrage sie, o Bharata! Der weise Mann, den diese nicht erregen, o du starker Held, der Leid und Lust gleichmütig trägt, der reift für die Unsterblichkeit. Es gibt kein Werden aus dem Nichts, noch wird zu Nichts das Seiende. Die Grenze beider ist erschaut von denen, die die Wahrheit schauen. Doch wisse, unvergänglich ist die Macht, durch die das All gewirkt. Des ewigen Vernichtung kann bewirken niemand, wer's auch sei. Vergänglich sind die Leiber nur, in ihnen weilt der ew'ge Geist, der unvergänglich, unbegrenzt. Drum kämpfe nur, du Bharata! Wer denkt, es töte je der Geist oder werde getötet je, der denkt nicht recht. Er tötet nicht, noch wird jemals getötet er. Niemals wird er geboren, niemals stirbt er. Nicht ist geworden er, noch wird er werden. Der Ungeborene, Ewige, Alte, nimmer wird er getötet, wenn den Leib man tötet. Wer ihn als unvernichtbar kennt, als ewig und unwandelbar, wie kann ein solcher töten je, wie töten lassen, Prithasohn? Gleich wie ein Mann die altgewordenen Kleider ablegt und andere, neue Kleider anlegt, so auch ablegend seine alten Leiber, geht ein der Geist in immer andere, neue. Es schneiden ihn die Waffen nicht, es brennet ihn das Feuer nicht, es nässet ihn das Wasser nicht, es dörret ihn auch nicht der Wind. Zu schneiden nicht, zu brennen nicht, zu nässen nicht, zu dörren nicht. Er ist beständig, überall, fest, ewig, unerschütterlich. Unsichtbar und unvorstellbar und unveränderlich heißt er. Darum, sobald du ihn erkannt, darfst du nicht mehr beklagen ihn. Und wenn für stets geboren auch, für stets gestorben du ihn hältst, doch darfst du, Held mit starkem Arm, um diesen trauern nimmermehr. Denn dem Geborenen ist der Tod, dem Toten die Geburt bestimmt. Da unvermeidlich dies Geschick, darfst nicht darüber trauern du. Unsichtbar sind die Anfänge der Wesen und ihr Ende auch. Die Mitte nur ist sichtbar uns. Was gibt's für Grund zur Klage da? Der eine schauet ihn als wie ein Wunder, der andere spricht von ihm als einem Wunder, der dritte hört von ihm als einem Wunder. Doch hört er's auch, es kennet ihn doch keiner. Die Seele unverletzbar ist, ewig, in eines jeden Leib. Darum die Wesen allesamt darfst du betrauern nimmermehr. Auch wenn du deine Pflicht bedenkst, geziemt sich's dir zu zittern nicht. Denn für den Krieger gibt es ja nichts Besseres als gerechten Kampf. Als hätte sich von ungefähr des Himmels Pforte aufgetan, so grüßen freudig, Prithasohn, die Krieger einen solchen Kampf. Wenn diesen pflichtgemäßen Kampf du aber nicht bestehen wirst, im Stiche lassend Pflicht und Ruhm, wird Übles nur dein Anteil sein. Es werden deine Schande dann die Wesen künden immerfort. Dem aber, der in Ehren steht, ist Schande mehr als selbst der Tod. Furcht vor dem Kampf hielt dich zurück, so denken dann die Helden all. Und wo du hochgeachtet warst, da wirst du bald verachtet sein. Und viele böse Reden wird dann führen deiner Feinde Schar, beschimpfend deine Tüchtigkeit, und was ist schmerzlicher als dies? Im Tod gehst du zum Himmel ein, siegst du, fällt dir die Erde zu. Darum erheb dich, Kunti-Sohn, entschlossen wieder zu dem Kampf. Gleich achtend Glück und Ungemach, Gewinn, Verlust, Sieg oder Tod, bereite nun zum Kampfe dich, so wird kein Übel dir zuteil. Dies ist Weisheit durch Reflexion. Nun höre die der Andacht auch. Mit solcher Weisheit wohlversehen, streifst du der Taten Fesseln ab. Hier gibt es für dein Streben nie Vernichtung oder Minderung. Ein wenig dieses frommen Brauchs bewahrt dich schon vor großer Furcht. Entschlossenheit, o Kuru-Spross, birgt diese Weisheit ganz allein. Der unentschlossenen Weisheit ist gar weit verzweigt und ohne End. Gar blumenreiche Rede führt im Mund der unverständgen Schar. Am Vedenwort erfreuen sie sich und sprechen, andres gibt es nicht. Ihr Höchstes ist das Himmelsglück, ihr Wort verheißt als Lohn der Tat höhere Geburt. Für Opferwerk sei Herrschaft und Genuss der Lohn. An Genuss und Herrschaft hängend, durch solche Rede sinnberaubt, erlangen niemals sie vertieft die Weisheit der Entschlossenheit. Der Qualitätenreich gehört der Veda an. Davon sei frei, frei von der Gegensätze Band, frei von Besitz, Herr deiner selbst. So viel ein Brunnen nützt, in den das Wasser strömt von allerwärts, so groß ist für die Priesterschaft der Nutzen, den der Veda bringt. Bemühe nur dich um die Tat, doch niemals um Erfolg der Tat. Nie sei Erfolg dir Grund des Tuns, doch meid auch Tatenlosigkeit. In Andacht fest tu deine Tat, doch häng an nichts, du Siegreicher. Lass den Erfolg ganz gleich dir sein, der Gleichmut ist's, der Andacht heißt. Die Tat steht ja, du Siegreicher, unter des Geistes Andacht tief. Im Geiste such die Zuflucht, du, kläglich, wen Tatenfrucht bewegt. Beides, Guttat und Übeltat, gibt der Andächt'ge völlig auf. Drum weihe ganz der Andacht dich. Andacht bringt Heil auch bei der Tat. Die tatgeborne Frucht gibt auf, wer andächtig und weise ist. Von der Geburten Fessel frei gelangt er an den Ort des Heils. Wofern dein Geist den dichten Wald der Torheit überwinden wird, dann wird der Ekel fassen dich ob allem, was der Veda lehrt. Wenn abgewandt dem Vedenwort dein Geist nur fest und unverrückt in der Vertiefung weilen wird, dann wird die Andacht dir zuteil. Arjuna sprach: Den weisen und vertieften Mann, was zeichnet ihn, o Krishna, aus? Was ist's, das der Andächt'ge spricht? Wie ruhet er? Wie wandelt er? Der Erhabene sprach: Wenn des Herzens Begierden all er gänzlich aufgibt, Prithasohn, am Selbst und durch das Selbst vergnügt, dann heißet er in Weisheit fest. In Leiden unerschrocknen Sinns, in Freuden des Verlangens bar, frei von Leidenschaft, Furcht und Zorn, andächtig, der ist ein Asket. Wer jeglichen Verlangens bar, ob's schön ihm oder unschön geht, nicht Freude fühlet, noch auch Hass, bei solchem steht die Weisheit fest. Wenn von sinnlichen Dingen ab er ganz die Sinne in sich zieht, gleich wie die Schildkröt in sich kriecht, dann steht bei ihm die Weisheit fest. Die Sinnendinge weichen fort von dem, der streng enthaltsam ist. Die Neigung bleibt, doch sie auch weicht, sobald er auf das Höchste schaut. Auch dem vernünft'gen Manne, der sich redlich müht, o Kunti-Sohn, rauben die Sinne den Verstand, ihn aufregend mit Ungestüm. Sie alle bänd'gend sitze er in Andacht ganz mir zugewandt. Wer Herr der eigenen Sinne ist, bei dem nur steht die Weisheit fest. Wer an sinnliche Dinge denkt, wird bald zu ihnen neigen sich. Aus solchem Hange wird Begier, aus der Begier entsteht der Zorn, aus dem Zorn die Betörung kommt. Dann tritt Gedächtnisstörung ein,

von ihm, dem Proteusartigen, dem Feuer, das unersättlich ist. Die Sinne, Innensinn, Verstand, die werden sein Gebiet genannt. Durch sie verwirrt den Menschen er, indem die Einsicht er umhüllt. Drum zügle du von Anfang an die Sinne, edler Bharata. Gib auf das Böse, es zerstört Erkenntnis und Erfahrung dir. Die Sinne kennt als mächtig man, mächt'ger noch ist der Innensinn, mächt'ger als dieser der Verstand, weit mächt'ger noch das ew'ge Selbst. Wenn seine Macht du hast erkannt, dann stärke durch das Selbst dein Selbst. Töte den Feind, Großarmiger, den Proteus, den man schwer bezwingt. Ende des dritten Gesangs. Vierter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang. Übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Gesang. Der Erhabene sprach: So hab die Andachtslehre ich verkündet dem Vivasvant einst. Vivasvant hat dem Manu sie, Manu Ikshvaku, mitgeteilt. So ging von Mund zu Mund sie fort, die Königsweisen kannten sie. Doch durch die lange Zeit ging dann verloren diese Lehre hier. Die alte Andachtslehre ist's, die hab ich jetzt verkündet dir, weil mein Verehrer du und Freund, ein hehr Geheimnis ist sie ja. Arjuna sprach: Du bist von späterer Geburt, Vivasvant lebte früher doch, wie soll ich's denn verstehen, daß du verkündet ihm die Lehre einst? Der Erhabene sprach: Gar viel Geburten hab ich schon durchlebt, du auch, o Arjuna. Ich weiß von ihnen allen noch, doch du weißt nichts davon, o Held. Zwar ungeboren, ewig auch und aller Wesen Herr bin ich, und doch entsteh ich oftmals neu durch meines Wesens Wunderkraft. Denn immer, wenn die Frömmigkeit hinschwinden will, o Bharata, Ruchlosigkeit ihr Haupt erhebt, dann schaffe ich mich selber neu, zum Schutz der guten Menschen hier und zu der bösen Untergang. Die Frömmigkeit zu fest'gen neu entsteh in jedem Alter ich. Und wer mein Werden und mein Tun, das Göttliche, in Wahrheit kennt, erleidet keine Neugeburt, er geht im Tode zu mir ein. Von Neigung, Furcht und Zorn befreit, mir ähnlich und auf mich gestützt, durch der Erkenntnis Buße rein, gingen schon viele auf in mir. Wie diese mir sich wenden zu, so liebe ich hinwiederum sie. Es wandeln meinen Bahnen nach durchaus die Menschen, Prita-Sohn. Erfolg bei seinen Taten wünscht der Mensch, wenn er die Götter ehrt. Rasch kommt ja in der Menschenwelt Erfolg, der aus der Tat entspringt. Ich bin's, der die vier Kasten schuf, nach Art und Tun sie unterschied. Wisse, ich bin es, der da wirkt und nicht wirkt, ich, der Ewige. Mich kann die Tat beflecken nicht, die Frucht der Tat begehr ich nicht. Wer so mich und mein Wesen kennt, wird nicht gefesselt durch die Tat. In solcher Einsicht strebten schon die Alten der Erlösung zu. Darum vollbringe du die Tat, wie schon die Alten sie vollbracht. Was ist denn Tat, was ist Nichttun? Das ist's, was Weise selbst verwirrt. Drum will die Tat ich künden dir, wodurch du kommst vom Übel frei. Denn achten muß man auf die Tat, achten auf unerlaubtes Tun, muß achten auf das Nichttun auch. Der Tatwesen ist abgrundtief. Wer in der Tat das Nichttun schaut, und in dem Nichttun grad die Tat, der ist ein einsichtsvoller Mensch, andächtig tut er jede Tat. Wer Gier und Wunsch bei jeglichem Beginnen ganz und gar verbannt, wer in des Wissens Feuer die Tat verbrannt hat, heißt ein weiser Mann. Wer an der Taten Frucht nicht hängt, stets zufrieden, nicht Hilfe braucht, wenn er im Tun sich auch bewegt, so tut er doch in Wahrheit nichts. Nichts wünschend, zügelnd seinen Geist, aufgebend jeglichen Besitz, nur mit dem Körper tuend die Tat, so bleibt er frei von Sündenschuld. Vergnügt mit dem, was er bekommt, nicht neidisch, Gegensatz entrückt, gleich bei Erfolg wie Misserfolg wird er durch keine Tat verstrickt. Wer frei von Hang ist und erlöst, wem in Erkenntnis ruht der Geist, indes er sich ums Opfer müht, dem löst das Tun sich völlig auf. Die Gottheit ist das Opfer selbst, die Gottheit lebt im Opferfeuer. Drum geht zur Gottheit ein der Mensch, der an solch göttlich Tun gedenkt. Die einen führen Opfer aus, die dem und jenem Gott geweiht, die andern bringen Opfer dar im Feuer der Theologie. Gehör und andere Sinne bringt der eine im Entsagungsfeuer, der andere bringt die Sinnenwelt im Feuer seiner Sinne dar. Der Sinne und des Atems Tun bringt mancher andere ganz und gar im Feuer der Selbstbezähmung dar, das durch Erkenntnis ist entflammt. Noch andere bringen Hab und Gut, bringen Buße und Andacht dar, stilles Studium und Erkenntnis als Asketen der strengsten Art. Im Aushauch bringen dar den Hauch, im Hauch den Aushauch andere, hemmend des Hauchs und Aushauchsweg, der Atmungshemmung ganz geweiht. Andere, sich der Speis enthaltend, bringen Leben im Leben dar. Das Opfer kennen diese all, das Opfer macht sie sündenfrei. Wer Opferrestes Nektar speist, der geht ins ew'ge Brahman ein. Doch wer nicht opfert, der erlangt nicht diese, wie denn jene Welt. So mannigfalt'ge Opfer sind in Brahmans Munde dargebracht. Sie alle stammen aus der Tat, dies wisse, dann wirst du erlöst. Besser als Opfer allen Guts ist der Erkenntnisopfer, Held. Denn jede Tat, ganz lückenlos, in der Erkenntnis liegt sie drin. Dies wisse, wenn du fromm dich beugst, die Lehrer fragst und sie verehrst. Erkenntnis werden lehren dich die Weisen, die die Wahrheit schauen. Hast du's erkannt, o Pandu-Sohn, wirst du nicht wiederum betört. Dadurch wirst alle Wesen du in dir erschauen und dann in mir. Auch wenn ein größerer Sünder du als alle andern Sünder bist, doch wirst mit der Erkenntnis Schiff du fahren übers Meer der Schuld. Gleich wie das Feuer, wenn es flammt, zu Asche all das Brennholz macht, so brennt auch der Erkenntnis Feuer zu Asche alle Taten dir. Kein Läuterungsmittel gibt's ja hier, das der Erkenntnis sich vergleicht. Das findet selber in sich selbst, wer durch Andacht vollendet ist. Dem Gläub'gen fällt Erkenntnis zu, der nach ihr sucht, die Sinne zähmt. Wer die Erkenntnis fand, gelangt zum höchsten Seelenfrieden bald. Wer unwissend und glaubenslos dem Zweifel nachgibt, geht zugrund. Nicht diese, noch auch jene Welt, noch Glück ist jedes Zweiflers Teil. Doch wer der Andacht weiht sein Tun, den Zweifel durch Einsicht zerstört, sein selber mächtig ist, fürwahr, den binden auch die Taten nicht. Zerschneide mit des Wissens Schwert den Zweifel, der aus Torheit stammt, im Herzen, weih der Andacht dich, erhebe dich, o Bharata. Ende des vierten Gesangs. Fünfter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfter Gesang. Arjuna sprach: Du lobst Entsagen jeder Tat und lobst doch ihre Übung auch. Was ist das Bessere von den Zweien? Das sage klar entschieden mir.

den Hauch und Aushauch regelnd gleich, die durch der Nase Innres gehen, zügelnd die Sinne, Herz und Geist, ganz der Erlösung zugewandt, befreit von Wünschen, Furcht und Zorn, so ist für immer er erlöst. Mich kennend als den Herrn der Welt, dem Opfer und Askese gilt, der aller Wesen wahrer Freund, gelangt zum Seelenfrieden er. Ende des fünften Gesangs. Sechster Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Gesang. Der Erhabene sprach: Wer nicht auf Tatenfrucht bedacht, die pflichtgemäße Tat vollbringt, ist entsagungs- und andachtsreich, nicht wer Feuer und Tatenlos. Was man Entsagung nennt, das ist Andacht, wisse, o Pandu-Sohn. Denn wer den Wünschen nicht entsagt, der kann auch nicht andächtig sein. Der Weise, der nach Andacht strebt, dem ist die Tat sein Element. Doch wer die Andacht hat erreicht, des Element ist Seelenruh. Wer an sinnlichen Dingen nicht, noch an den Taten irgend hängt, und allen Wünschen hat entsagt, der hat die Andacht, heißt's, erreicht. Man bring sein Selbst durchs Selbst empor, nicht bring herunter man das Selbst. Das Selbst ist ja sein eigener Freund, das Selbst ist auch sein eigener Feind. Dem ist das Selbst sein eigener Freund, der durch das Selbst besiegt. Doch kämpft es mit der Außenwelt, dann wird das Selbst sich selbst zum Feind. Wer sich bezwang und ruhig ward, in dem wohnt still der höchste Geist. In Kält und Hitze, Lust und Leid, in Ehren und in Schanden auch, in der Erkenntnis voll beglückt, gipfelhoch stehend, sinnbezähmt. Andächtig heißt der Yogin dann, wenn Erdkloß, Stein und Gold ihm gleich. Wer gegen Freund und Widerpart, Gleichgültge, Feind und Sippen auch, gegen Gute wie Böse auch gleichgesinnt ist, der ragt empor. Der Yogin soll beständig sich abmühen in der Einsamkeit, allein bezähmend Sinn und Selbst, nichts hoffend, des Besitzes bar, an reinem Ort sich hinstellend einen sicherstehenden Sitz, nicht allzu hoch, zu niedrig nicht, darauf ein Kleid, Fell, Kutschergras, den Geist auf einen Punkt richtend, zügelnd denken, Sinn und Tun. Sich setzend auf den Sitz üb er Andacht zur Reinigung seiner Selbst. Gleichmäßig Körper, Nacken, Haupt, unbewegt haltend, bleib er fest. Schauend auf seine Nasenspitz, nicht blick er hier und dorthin aus. Ruhigen Selbstes, frei von Furcht, der Keuschheitsregel untertan, den Sinn zügelnd, an mich denkend, andächtig sitz er mir geweiht. Sein Selbst beständig rüstend so, andächtig, mit bezähmtem Geist, geht er zu meinem Frieden ein, des höchstes Ziel Nirvana ist. Wer zu viel isst, kennt Andacht nicht, noch der, der ganz und gar nicht ist. Nicht wer zu sehr verschlafen ist, noch wer stets wacht, o Arjuna. Wer mäßig ist und sich erholt, mäßig wirket in Handlungen, mäßig im Schlaf und Wachen ist, hat Andacht, die den Schmerz zerstört. Bei wem das Denken ganz bezähmt, Stille verharret in dem Selbst, wenn von Begierden er ganz frei, dann wird er andächtig genannt. Wie die Lampe, vom Wind geschützt, nimmer flackert, dies Gleichnis gilt vom Yogin, der sein Denken zähmt und Andacht übet an dem Selbst. Wo das Denken zur Ruhe kommt, durch Andachtsübung eingedämmt, und wo man mit dem Selbst das Selbst schauend sich an dem Selbst erfreut, wo man das grenzenlose Glück, dem Geist fassbar, den Sinnen nicht, kennend und fest darin stehend, sich von der Wahrheit nicht bewegt, und hat man den Gewinn erlangt, ihn über jeden andern schätzt, in dem verharrend man vom Schmerz auch Schwerem nicht mehr wird bewegt. Solche Lösung vom Schmerzverein, wisse, die wird Andacht genannt, die Andacht üb entschlossen man und werde ihrer nimmer satt. Begierden, die der Wunsch erzeugt, aufgebend, all ohn Unterschied, die Schar der Sinne mit Vernunft im Zaume haltend allerwärts, werd langsam, langsam ruhig man, und mit standhaft gewordenem Geist versenke man sich in das Selbst und denke an nichts anderes mehr. Wo immer nur ausbrechen will der schwankende, unstete Sinn, da soll man bändgen ihn in sich und zum Gehorsam bringen ihn. Denn den Andächt'gen, dessen Sinn beruhigt ist, wird höchstes Glück erfüllen. Leidenschaft gestillt, Brahman geworden, ist er rein. Sein Selbst beständig übend so, wird der Andächt'ge, sündenfrei, erlangen unbegrenztes Glück, wo er mit Brahman sich berührt. Sich selbst in allen Wesen sieht und alle Wesen auch in sich, wer so sein Selbst in Andacht übt und alles schaut gleichmütig an. Wer mich allüberall erblickt und alles auch in mir erblickt, dem kann niemals entschwinden ich und er entschwindet niemals mir. Wer mich in allen Wesen ehrt, der Einheitslehre huldigend, der, wie er immer sich bewegt, bewegt sich andachtsvoll in mir. Wer nach Analogie des Selbst allüberall das Gleiche sieht, ob es nun Lust sei oder Leid, steht in der Andacht oben an. Arjuna sprach: Die Andacht, welche so von dir samt dem Gleichmut verkündet ist, sie hat, ich sehe es, nicht Bestand, denn schwankend ist einmal der Mensch. Es schwankt der innere Sinn, Krishna, ist ungestüm, gewaltsam, hart. Zu zügeln ihn acht ich so schwer, als wie des Windes Zügelung. Der Erhabene sprach: Gewiß, Großarmiger, der Sinn ist schwer zu zügeln, schwankend auch, doch, Kunti Sohn, durch Anstrengung und Entsagung zwinget man ihn. Wer sich nicht zähmt, der kann nur schwer Andacht erreichen, denke ich mir. Wer sich bezwang und wer sich müht, kann solcher Art erreichen sie. Arjuna sprach: Wer sich nicht zähmt, doch gläubig ist, bei der Andacht, schwankenden Sinns, Andachtsvollendung nicht erreicht, o Krishna, welchen Weg geht der? Geht er nicht scheiternd beiderseits zerrissenen Wolken gleich zugrund, ohn allen Halt, Großarmiger, verirret auf dem Weg zu Gott? Den Zweifel mußt du, Krishna, mir auflösen, daß nichts übrig bleibt. Es findet ja kein anderer sich, der diesen Zweifel löst, als du. Der Erhabene sprach: O Prita-Sohn, nicht hier noch dort muß solch ein Mann zugrunde gehen. Denn niemand, der redlich verfährt, soll in das Elend kommen, Freund. Wenn in der Welt der Frommen er geweilet viele Jahre lang, er steht in reinem, edlem Haus aufs Neu, wer aus der Andacht fiel. Oder er wird geboren gar in andächtiger Waisenhaus, und solcherlei Geburt ist doch schwer zu erlangen in der Welt. Und hier erlangt denselben Geist er wieder, wie im alten Leib, und ringt von nun an eifriger um die Vollendung, Kuru-Sohn. Sein ehemaliges Bemühen reißt ihn selbst wider Willen fort. Wer der Andacht Erkenntnis sucht, hat mehr als Schriftgelehrsamkeit. Wenn er nur eifrig sich bemüht, andachtsvoll und von Sünden rein, vollendet durch manche Geburt, wandelt er dann die höchste Bahn. höher steht der andächt'ge Mann als die Büßer und Weisen gar, höher auch als die Werkfrommen. Drum sei andächtig, Arjuna. Und unter den Andächt'gen all, wer mich verehret, glaubensvoll, sein Innres ganz mir wendend zu, gilt mir als der Andächtigste. Ende des sechsten Gesangs. Siebenter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebenter Gesang. Der Erhabene sprach: An mir hängend mit Herz und Sinn, Andacht übend, auf mich gestützt, wie du mich ganz erkennen wirst, von Zweifel frei, das höre nun. Dies Wissen und Erkennen dir verkünden will ich ohne Rest. Wenn du's erkannt hast, bleibt dir hier nichts zu erkennen übrig mehr. Unter Tausenden von Menschen strebt nach Vollendung einer kaum. Von den erfolgreich Strebenden kennt wahrhaft mich kaum einer noch. Erde, Wasser, Feuer, Äther, Luft, Sinn, Geist, Selbstbewusstsein auch. Dies alles ist meine Natur, die sich achtfältig hat verteilt. Die niedere ist das. Außer ihr habe ich noch eine höhere Natur. Sie ist das Leben selbst, und sie ist's, die die Welt erhält. Aus ihrem Schoße kommen all die Wesen her. Dies fasse recht. Ich bin für diese ganze Welt der Urquell und der Untergang. Es gibt nichts Höheres als mich, kein anderes Ding, was es auch sei. Auf mich ist dieses All gereiht wie Perlenreihen an der Schnur. Ich bin des Wassers Feuchtigkeit, ich bin das Licht in Sonn und Mond, das heil'ge Ohm der Veden all, der Ton im Äther, Kraft im Mann, der reine Duft im Erdenkloß, der Glanz im Feuer, das bin ich, das Leben in den Wesen all, die Buße in den Büßern auch, der ew'ge Same bin ich auch, von allen Wesen, wisse dies. Die Einsicht der Einsichtigen, der würd'gen Würde, das bin ich. Ich bin der kraftbegabten Kraft, die frei von Neigung und Begier. Die Liebe, die erlaubt und recht in allen Wesen, die bin ich. Ja, alles Sein, der Güte reich, der Leidenschaft und Finsternis, es stammt aus mir, es ist in mir, doch ich bin darum nicht in ihm. Verwirret durch all dieses Sein in der drei Qualitäten reich, erkennt die Welt es nicht, dass ich höher und unvergänglich bin. Mein göttlich Scheinbild dieser Welt, darüber kommt man schwer hinweg. Doch wer mir selbst sich wendet zu, der zwinget dieses Zauberbild. Die Frevler, die Gemeinen und die Toren kommen nicht zu mir. Beraubt des Wissens durch den Schein, suchen sie bei Dämonen Halt. Vier Arten guter Menschen gibt's, die mich verehren, Arjuna. Wer Leid trägt, wer erkennen will, wer gut erwirbt, wer wissend ist. Der Beste ist der Wissende, der andächtig nur eins verehrt. Ich bin der Freund des Wissenden, vor allem, und er ist mein Freund. Vortrefflich sind sie alle, doch der Wissende, das ist mein Selbst. Denn mit andächt'ger Seele kommt zu mir er als zum höchsten Heil. Wenn der Geburtenreih zu end, gelangt zu mir der Wissende. Gott ist das All. Schwer findet sich ein Edler, welcher das erkennt. Die, denen Gier das Wissen raubt, die gehen zu andern Göttern hin, halten an manche Regel sich, sie lenkt die eigene Natur. Und welche Gottheit einer auch im Glauben zu verehren strebt, ich sehe seinen Glauben an, und weis ihm zu den rechten Platz. Wenn er in festem Glauben strebt, nach seines Gottes Huld und Gnad, dann wird zuteil ihm, was er wünscht, denn gern wende ich ihm Gutes zu. Doch bleibt beschränkt nur der Erfolg bei denen, die beschränkten sind's. Die Götter findet, wer sie ehrt, wer mich verehrt, gelangt zu mir. Unsichtbar bin ich, nur der Tor kann glauben, daß ich sichtbar ward. Mein höheres Sein, das Ewige, das Höchste, blieb ihm unbekannt. Nicht jedem bin ich offenbar, weil mich der Maya Schein verhüllt. Betört erkennt die Welt mich nicht, den Ungeborenen, Ewigen. Ich kenne die Vergangenen, die gegenwärtigen Wesen all und die noch ruhen im Zukunftsschoß. Doch niemand gibt es, der mich kennt. Der doppelten Verwirrung Raub, die aus Neigung und Hass entspringt, werden die Wesen allesamt in dieser Schöpfung ganz verwirrt. Die frommen Menschen aber, die das Böse von sich abgetan, vom Doppelirrwahn auch befreit, verehren sie mich festen Sinns. Die zu mir flüchten, strebend nach Erlösung von Alter und Tod, die kennen dieses Brahman ganz, das höchste Selbst, das ganze Werk. Die mich kennen als Haupt und Herrn der Wesen, Götter, Opfer, all, auch sterbend daran halten fest, die Frommen kennen wahrhaft mich. Ende des siebten Gesangs. Achter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang. Übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achter Gesang. Arjuna sprach: Was ist das Brahman, und was ist das höchste Selbst, was ist das Werk? Was ist's, das ob den Wesen all und über allen Göttern steht? Wie und wer kann in diesem Leib schon über allen Opfern stehen? Und in der Todesstunde, wie erkennen die Bezähmten dich? Der Erhabene sprach: Brahman ist ewges, höchstes Sein, sein Wesen ist das höchste Selbst. Die Schöpfung, die den Ursprung all der Wesen wirkt, ist Werk genannt. Werden über den Wesen steht, über den Göttern der Urgeist. Über den Opfern, das bin ich, schon hier im Leib, du bester Mensch. Wer in der Todesstunde mein Gedenkend scheidet aus dem Leib, der gehet in mein Wesen ein, darüber kann kein Zweifel sein. An wessen Wesen immer er gedenkt, wenn er den Leib verlässt, in dessen Wesen geht er ein und passt sich dessen Wesen an. Zu allen Zeiten denke drum an mich allein und kämpfe frisch. In mich versenk Sinn und Verstand, dann gehst du sicher ein in mich. Wenn fleißig Andacht er geübt, nichts andres in Gedanken sucht, dann geht zum höchsten Urgeist ein, dem Himmlischen, wer an ihn denkt. Wer an den alten Weisen, den Regierer, der feiner ist als fein, sich stets erinnert, den Schöpfer dieses Alls, der unausdenkbar, der sonnenfarbig, jenseit alles Dunkels, wer festen Sinns im Tode sein gedenket, hingebungsvoll und mit der Kraft der Andacht, den Lebensgeist zwischen den Brauen sammelnd, der geht zum höchsten Urgeist ein im Himmel. Was Vedenkenner unvergänglich nennen, wohin die neigungsfreien Büßer kommen, wonach begehrend man in Keuschheit lebet, die Stätte will ich dir in Kürze schildern. Den Lebensgeist im Kopf sammelnd, der strengen Andacht zugewandt, Brahmans einsilbigen Namen Om aussprechend und gedenkend mein, wer so den Leib verlassend stirbt, der wandelt auf der höchsten Bahn. Wer an nichts andres jemals denkt und immerdar an mich gedenkt, wer in beständ'ger Andacht lebt, der ist es, der mich leicht erlangt. Die Edlen, die zu mir gelangt und die Vollendung so erreicht, erleiden keine Neugeburt, wo Schmerz wohnt und Vergänglichkeit. Die Welten bis zu Brahmans Welt bewahren nicht vor Neugeburt, doch wer zu mir gekommen ist, für den gibt's keine Neugeburt. Die, denen Brahmans Tag bekannt, der tausend Weltenalter währt, und Brahmans Nacht, die grad so lang, die kennen wahrhaft Tag und Nacht. Aus dem Unsichtbaren entspringt das Sichtbare, wann kommt der Tag, wann kommt die Nacht, dann löst sich's auf im Innern, das unsichtbar heißt. Der Wesen Schar, die immer neu geworden ist, sie löst sich auf, wann kommt die Nacht, doch unbedingt ersteht sie neu, wann kommt der Tag. Doch jenseit dieses Lebens gibt's ein anderes, ewig, unsichtbar, das, ob auch alle Wesen hier vergehen, selber nicht vergeht. Unsichtbar, unvergänglich heißt's, man nennt es auch die höchste Bahn. Erreicht man's, kehrt man nicht zurück? Sieh, das ist meine höchste Stadt. Der höchste Urgeist wird erlangt durch Liebe, die nichts anderes sucht. Er, in dem alle Wesen sind, durch den die ganze Welt gemacht. Wann aber zur Nichtwiederkehr der Fromme kommt, sobald er stirbt, wann Wiederkehr sein Schicksal bleibt, das will ich nun verkünden dir. Feuer, Licht, Tag, wachsender Mond, das Halbjahr, wo die Sonne hoch, wenn dann ein Brahman-Kenner stirbt, dann geht er auch zu Brahman ein. Rauch und Nacht und schwindender Mond, das Halbjahr, wo die Sonne tief, da geht der Fromme zu dem Licht des Mondes und kehrt einst zurück. Der helle und der dunkle Pfad, sie sind als ewige bekannt. Einer führt zur Nichtwiederkehr, auf dem andern kehrt man zurück. Wer diese beiden Pfade kennt, der Fromme wird niemals betört. Zu allen Zeiten weihe dich der Andacht drum, o Arjuna. Was für das Vedalesen, Opfern, Büßen und Spenden auch als Tugendlohn verheißen, weit über das hinaus gelangt der Fromme, der dies erkennt. Er kommt zur höchsten Stätte. Ende des achten Gesangs. Neunter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neunter Gesang. Der Erhabene sprach: Nun will ich das Geheimste dir verkünden, hör mich willig an. Wenn dieses Wissen du erlangt, dann wirst vom Übel du erlöst. Königswissen und Geheimnis, das höchste Läuterungsmittel ist's, deutlich fassbar, heilig, ewig und doch zu üben kinderleicht. Die Menschen, welche glaubenslos sich dieser Lehre nicht vertrauen, verfehlen mich. Sie kehren um auf des Todes, der Wandrung Bahn. Durch mich ist ausgespannt dies all, die Welt. Unsichtbar bin ich selbst. Die Wesen alle sind in mir, ich aber bin in ihnen nicht. Und wiederum sind sie nicht in mir. Sie mein des Herrschers Wundermacht. Mein Ich weilt in den Wesen nicht, doch trägt es sie und bildet sie. Wie der Wind in dem leeren Raum allüberall beständig geht, so auch die Wesen allesamt weilen in mir, das fasse recht. Die Wesen all beim Weltenend gehen ein in meine Urnatur. Bricht dann ein neu Weltalter an, dann schaffe ich sie wieder neu. Fußend auf meiner Urnatur schaff ich sie neu und wieder neu, die ganze Schar der Wesen hier, streng nach dem Willen der Natur. Und all dies Tun und Wiedertun legt mir doch keine Fesseln an. Ganz gleichmütig bin ich dabei und häng an diesen Taten nicht. Ich wache drüber, die Natur gebiert, was steht und was sich regt. Aus diesem Grund, o Kunti-Sohn, bewegt sich weiter fort die Welt. Die Toren nur missachten mich in meiner menschlichen Gestalt. Sie kennen nicht mein höheres Sein, den großen Herrn der Wesen all. Eitles hoffend, eitles wirkend, eitles wissend, verstandberaubt, halten sie an die trügende Natur böser Dämonen sich. Die Edlen aber halten sich an meine göttliche Natur. Mich ehren sie, und mich allein, als ew'gen Urquell alles Seins. Sie rühmen mich ohn Unterlass, streben zu mir hin, fest und treu. Sie huldgen in Verehrung mir und weihen sich der Andacht ganz. Der Erkenntnisopfer bringen andre dar und verehren mich, der ich alleins bin und vielfach, doch gesondert, überall hin schau. Ich bin das Opfer, Gottesdienst, der Manen Trank, das heil'ge Kraut, das Opferlied, das Opferschmalz, das Feuer und die Spende, ich. Ich bin der Vater dieser Welt, bin Mutter, Schöpfer, Ahnherr auch, bin Lehre, Läutrung, heil'ges Om, bin Rik, Saman und Yajus auch. Weg, Erhalter, Herrscher, Zeuge, Wohnort, Zuflucht und guter Freund. Ursprung, Vergehen, fester Stand, der Schatz, der ew'ge Same auch. Die Wärme schaff ich, Regen, Flut halt ich zurück, lass strömen ich. Ich bin Unsterblichkeit und Tod, bin Sein und Nichtsein, Arjuna. Die Vedenkund'gen, frommen Soma-Trinker, sie streben opfernd nach der Bahn zum Himmel. Wenn sie erlangt die reine Welt des Indra, genießen sie im Himmel Götterfreuden. Wenn dort den großen Himmel sie genossen, wenn ihr Verdienst erschöpft, gehen sie zur Erde. So, die sich halten an der Vedensatzung, erlangen gehen und kommen, wunschbesessen. Doch die nur mir Verehrung weihn und an nichts andres denken mehr, diesen ganz mir hingegebenen gewähr die volle Wohlfahrt ich. Auch die glaubensvoll ergeben andern Göttern Verehrung weihn, selbst diese ehren doch nur mich, wenn auch nicht gerade regelrecht. Denn der Genießer und der Herr von allen Opfern bin nur ich. In Wahrheit kennen sie mich nicht, drum sinken wieder sie hinab. Die sich Göttern und Vätern weihn, gehen zu Göttern und Vätern hin, Geisterdiener zu den Geistern. Wer mich verehrt, der kommt zu mir. Wer in Verehrung Blüt und Blatt, Frucht und Wasser mir bietet dar, solch Huldgungsopfer frohen Sinns nehm ich an und genieß es auch. Was du tust und was du issest, was du opferst und was du gibst, wenn du büßest, Sohn der Kunti, dies alles bringe du mir dar. So wirst du frei von den Fesseln, die Gut und Böses tun dir bringt. Ob du nun handelst oder nicht, erlöset gehst du ein zu mir. Gleich bin zu allen Wesen ich habe weder Feind noch Freund, doch die liebend mich verehren, die sind in mir, in ihnen ich. Ein großer Sünder selbst, wenn er mich verehrt und nur mich allein, soll gelten als ein guter Mann, weil er sich recht entschieden hat. Er wird gar bald ein frommer Mann und geht zu ew'gem Frieden ein. Erkenne dies, o Kunti-Sohn, wer mich verehrt, geht nicht zugrund. Wenn sie an mich nur halten sich, stammen sie auch aus schlechtem Schoß, Weiber, Vaishyas und Chudras selbst, sie wandeln doch die höchste Bahn. wie viel mehr reine Brahmanen und fromme Königsweisen auch. In diese nicht'ge, arge Welt hineingestellt, verehre mich. An mich denkend, mich verehrend, mir opfernd, huld'ge mir allein. Gibst du in Andacht mir dich hin, dann gehst du einstmals ein zu mir. Ende des 9. Gesangs. Zehnter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehnter Gesang. Der Erhabene sprach: Nun höre noch ein Wort von mir, ein höchstes, du Großarmiger. Ich sag es dir, weil du mich liebst und weil ich auf dein Heil bedacht. Es kennen meinen Ursprung nicht die Götter noch die Weisen auch, weil ich der Götter Urquell bin und auch der Weisen allesamt. Wer mich kennt als den Herrn der Welt, der ungeboren, anfangslos, ein solcher Mensch ist nicht betört, der wird von allen Sünden frei. Einsicht, Wissen, Nichtbetörung, Geduld, Wahrheit und Zucht und Ruh, Glück, Leid, Entstehen und Vergehen, Gefahr sowie auch Sicherheit, Nichtverletzung, Gleichmut, Frieden, Buße, Spenden, Ehre und Schmach. Die mannigfachen Zustände der Wesen stammen all von mir. Die sieben Weisen alter Zeit und die vier Manus ebenso, sie sind im Geist von mir gezeugt, deren Kinder die Menschen sind. Wer diese Macht und Wunderkraft an mir in voller Wahrheit kennt, dem wird zuteil nie wankende Andacht, da kann kein Zweifel sein. Ich bin der Ursprung dieses Alls, aus mir geht dieses All hervor. In solcher Ansicht huld'gen mir die Weisen, ganz von Lieb erfüllt, mein denkend, in mir lebend ganz und sich erweckend wechselweis. Erzählend immerdar von mir, sind sie zufrieden und sind froh. Diesen immer Andächtigen, die mich verehren liebevoll, verleihe des Geistes Andacht ich, durch welche sie zu mir eingehen. Diesen auch aus Barmherzigkeit vernichte ich die Finsternis des Nichtwissens mit hellem Licht des Wissens, ruhend in mir selbst. Arjuna sprach: Höchstes Brahman, höchste Stätte und höchste Läuterung bist du, den ew'gen Geist, den himmlischen, den Urgott, mächtig, ungeboren, so nennen dich die Weisen all, auch der gottweise Narada, Asita, Vyasa, Devala, und auch du selber sagst es mir. Dies alles halte ich für wahr, was du mir sagst, o Kechava, denn deine Offenbarung ist Göttern und Geistern unbekannt, du selber aber kennst dich wohl, durch dich selber, o höchster Geist, der Wesen Heiland du und Herr, Gott der Götter und Herr der Welt. Du kannst es künden ohne Rest, denn himmlisch ist ja deine Macht, mit welcher Macht du diese Welt durchdrungen hast und stehst so da. Wie erkenn ich dich, Heiliger, wenn ich auch immer denk an dich? In welchem Zustand deines Seins soll ich dich fassen, Herrlicher? Ausführlicher erzähl mir noch von deiner Wunderkraft und Macht. Hör ich den Nektar deines Worts, dann hör ich mich wohl niemals satt. Der Erhabene sprach: Wohlan, so will ich's künden dir, denn himmlisch ist ja meine Macht. Das Wichtigste nur nenn ich dir, denn End und Grenzen hab ich nicht. Ich bin die Seele dieser Welt. In aller Wesen Herz bin ich. Ich bin der Anfang, Mitte ich und Ende auch der Wesen all. Vishnu unter den Adityas, die Sonn in der Gestirne Schar, Marici in der Marutschar, der Mond im Sternenheer bin ich. Bin der Saman von den Vedas, bin Indra in der Götter Heer, von den Sinnen der innere Sinn, der Wesen Einsicht, das bin ich. Bin von den Rudras Chankara, Kuvera in der Yakshas Heer, bin von den Vasus all das Feuer, von den Bergen der Meru ich. Wisse, dass ich der Erste bin von den Priestern, Brihaspati, von den Feldherren bin ich Skanda, von den Seen bin ich das Meer. Von den Rishis bin ich Brigu, von den Worten bin ich das Om. Im Gottesdienst ein leis Gebet, als Gebirg der Himalaya. Der Ajvatha von den Bäumen, von den Gottweisen Narada, als Gandharve Chitrarata, von den Seligen Kapila. Wisse, ich bin Uchaichravas unter den Rossen, Meer entstammt, als Elefant Airavata, unter Menschen bin ich der Fürst, von den Waffen der Donnerkeil, unter den Kühen Kamaduch, als Erzeuger der Liebesgott, unter den Schlangen Vasuki, bin Ananta bei den Nagas, bin Varuna im Wasserreich, bin von den Vätern Aryaman, bin Yama in der Zwingherrnschar, bin Prahlada bei den Daityas, unter den Zählenden die Zeit, bin der Löwe unter den Tieren, unter den Vögeln Garuda, bin von den Reinigern der Wind, bin Rama in der Heldenschar, bin von den Fischen der Delfin, von den Flüssen der Gangastrom. Anfang und End und Schöpfungen und Mitte bin ich, Arjuna, Kunde höchsten Geists im Wissen, der Redner Rede, das bin ich. Unter den Lauten bin ich A, bin Dvandva als Kompositum. Ich bin die Zeit, die nie vergeht, bin der Schöpfer, der all hinschaut. Ich bin der Tod, der alles raubt, der Ursprung des, was werden soll. Als Weib die Ehre, Anmut, Red, Erinnerung, Einsicht, Kraft, Geduld. Von den Samans bin ich Brihat, von den Metren die Gayatri. Bin als Monat Margachirsha und der Frühling als Jahreszeit. Der Würfel unter dem, was trügt, der Glanz der Glänzenden bin ich. Der Sieg bin ich, Entschluss bin ich, der guten Güte, das bin ich. Vasudeva bei den Vrishnis, unter den Pandus Arjuna, Vyasa unter den Asketen, unter den Dichtern Uchanas. Der Stock bin ich der Strafenden, die Politik der Kämpfenden. Als Geheimnis bin ich Schweigen, bin das Wissen der Wissenden. Was nur von allen Wesen hier der Same ist, ja, das bin ich. Es gibt kein Ding, das ohne mich besteht, sei's ruhend, sei's bewegt. Kein Ende gibt's, o edler Held, meiner himmlischen Wunderkraft. Andeutungsweise hab ich nur von ihrem Umfang dir erzählt. Was es Herrliches irgend gibt, was schön ist und was kraftvoll ist, das, wisse, stammet alles her aus einem Teile meiner Kraft. Indes, was soll dir, Arjuna, dies mannigfalt'ge Wissen all? Mit einem Teile meiner selbst hab ich dies Weltall festgestellt. Ende des 10. Gesangs. Elfter Gesang von Bhagavad Gita, des erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Elfter Gesang. Arjuna sprach: Da mir zuliebe du das Wort, das höchst Geheimnisvolle sprachst, das höchsten Geistes Siegel trägt, bin ich von allem Irrtum frei. der Wesen werden und vergehen, hab ich ausführlich nun gehört, von dir, du Lotusäugiger, und deine ew'ge Herrlichkeit. So wie du hier geschildert hast, dich selbst, du höchster aller Herrn, so möcht ich schauen deine Gestalt, die göttliche, du höchster Geist. Wenn du's für möglich hältst, daß ich dies schauen kann, du Mächtiger, dann, Herr der Andacht, zeige mir dich selber als den Ewigen. Der Erhabene sprach: So schau denn die Gestalten mein, hundert- und tausendfältig hier, die mannigfalt'gen, himmlischen, in Farb und Form verschieden. Schau die Adityas, die Vasus, die Rudras, Achvin, Marutas, viele nie zuvor geschaute Wunder, schau sie, o Bharata. In einem schau die ganze Welt, was sich bewegt und nicht bewegt. In meinem Leibe sieh das hier, und was du sonst noch sehen magst. Doch wirst du mich nicht können sehen mit diesem deinem eigenen Aug. Ein himmlisch Auge geb ich dir. Schau mein des Herrn Wundermacht. Sanjaya sprach: So sprach er, und sodann, o Fürst, Hari, der große Wunderherr, offenbarte dem Prithasohn seine Gestalt als höchster Gott, mit manchem Munde, manchem Aug, manch wunderbarem Angesicht, versehen mit manchem Götterschmuck und Götterwaffen schwingend viel, Götterkränz und Kleider tragend, an Himmelsduft und Salben reich, ganz Wunder, strahlend, grenzenlos, das Antlitz allerwärts gewandt. Wenn das Licht von tausend Sonnen am Himmel plötzlich bräch hervor, zu gleicher Zeit, das wäre gleich dem Glanze dieses Herrlichen. In einem dort die ganze Welt vereint, doch mannigfach geteilt. In des Gottes der Götterleib erblickte sie der Pandu-Sohn. Da, von Erstaunen ganz erfüllt, am Leibe schauernd, neigte sich Arjuna mit dem Haupt und sprach, die Hände faltend, zu dem Gott. Arjuna sprach: Die Götter schau ich all in deinem Leibe, o Gott, so auch die Scharen aller Wesen, Brahman, den Herrn, auf seinem Lotus sitze, die Rishis alle und die Himmelsschlangen. Mit vielen Armen, Bäuchen, Mündern, Augen seh ich dich, allerwärts endlos gestaltet. Nicht Ende, Mitte, noch auch Anfang seh ich an dir, du Herr des Alls, du Allgestaltger. Mit Diadem, mit Keule und mit Diskus, ein Berg von Glanz, nach allen Seiten strahlend, so seh ich dich, ringsum schwer anzuschauen, wie strahlend Feuer und Sonnenglanz, unmessbar. Das Unvergängliche, höchst Wissenswürd'ge, der größte Schatz bist du des ganzen Weltalls. Du bist des ew'gen Rechtes, ew'ger Hüter, als ew'gen Urgeist hab ich dich begriffen. Ohn Anfang, Mitte, End, unendlich kraftvoll, mit Armen ohne End, Mond, sonnenäugig, mit einem Mund wie strahlend Opferfeuer, seh ich mit eigner Glut dies all dich wärmen. Was zwischen Erd und Himmel ist, erfüllst du mit dir allein und jede Himmelsgegend. Die Dreiwelt bebt, wenn deine wundersame Schreckensgestalt sich ihren Blicken zeiget. Sieh dort, der Götter Scharen zu dir treten, furchtsam, die Hände faltend, sie dich preisen. Heil ruft die Schar der Seher und der Selgen. Sie preisen dich mit prächt'gen Lobgesängen. Die Rudras, Adityas, Vasus und Sadhyas, all Götter, Achvin, Marutas und Manen, Gandharven, Yakshas, Asuras und Selge, sie alle schauen empor zu dir voll Staunen. Dein Riesenleib mit vielen Mündern, Augen, mit vielen Armen, vielen Schenkeln, Füßen, mit vielen Bäuchen, Rachen voller Zähnen. Es bebt die Welt, ihn schauend, ich auch bebe. Den Himmel rührend, strahlend, mannigfarbig, mit offenem Munde, großen Flammenaugen, schau ich dich so, dann zittert meine Seele. Nicht find ich Festigkeit und Ruh, o Vishnu. schau deine Rachen ich mit dräunden Zähnen, dem Feuer ähnlich bei der Zeiten Ende. Dann weiß ich nichts und finde nirgends Zuflucht. Sei gnädig, Götterherr, du Weltenwohnstatt! Und diese Söhne all des Dhritarashtra, zusammt den Scharen königlicher Helden, Bhishma und Drona, samt des Lenkers Sohne, zusammt den unsrigen, den besten Kämpfern, sie nahen eilend sich zu deinen Rachen, den Schrecklichen, klaffend mit dräuenden Zähnen. Es stecken manche schon zwischen den Zähnen, man kann sie sehen mit zermalmten Köpfen. Gleich wie der Ströme mächt'ge Wasserwogen zum Meere hin ihm zugewendet laufen, so diese Helden aus der Welt der Menschen bewegen sich in deine Flammenrachen, wie Schmetterlinge in ein flammend Feuer in voller Hast zum Untergange eilen, so eilen auch zum Untergang die Menschen in voller Hast hinein in deine Rachen. Du leckst und züngelst ringsumher, verschlingend die Menschen alle mit den Flammenrachen. Die ganze Welt mit ihrem Glanz erfüllend glühen deine fürchterlichen Strahlen, Vishnu. Sag mir, wer bist du, fürchterlich Gestaltger? Verehrung dir, du höchster Gott, sei gnädig. Dich Uranfänglichen möcht ich erkennen, denn nicht begreifen kann ich die Erscheinung. Der Erhabene sprach: Ich bin die Zeit, die alle Welt vernichtet, erschienen, um die Menschen fortzuraffen. Auch ohne dich sind sie dem Tod verfallen, die Kämpfer all, die dort in Reihen stehen. Darum erheb dich, Ruhm sollst du erwerben, den Feind besiegend, freudig reicher Herrschaft. Durch mich sind diese früher schon getötet. Du sei nur Werkzeug, Kämpfer mit der Linken. Den Drona, den Yajadrata, den Bhishma, den Karna und die andern Kämpferhelden, die ich getötet, töte du, nicht zittre. Kämpfe, du wirst im Streit die Gegner fällen. Sanjaya sprach: Als dieses Wort des Krishna er vernommen, die Hände faltend, zitternd, ihn verehrend, sprach wieder also Arjuna zu Krishna, nur stammelnd, ganz in Furcht vor ihm sich neigend. Arjuna sprach: Mit Recht erfreuet sich an deinem Ruhme die Welt und ist dir ehrfurchtsvoll ergeben. Die Rakshas fliehen entsetzt nach allen Seiten, der sel'gen Scharen all vor dir sich neigen. Und warum sollten sie sich dir nicht beugen, dem ersten Schöpfer, würd'ger selbst als Brahman? Du Götterherr, Endloser, Weltenwohnstatt, du bist der Ew'ge, Höchste, Sein und Nichtsein. Du bist der erste Gott, der alte Urgeist. Du bist der höchste Schatz des ganzen Weltalls, Wisser und Wissenswürd'ges, höchste Stätte. Du hast das All gespannt, endlos Gestalt'ger. Wind, Feuer, Yama, Varuna, der Mond auch, Prajapati bist du und erster Ahnherr. Verehrung dir, Verehrung tausend Male und mehr noch, mehr Verehrung dir, Verehrung. Verehrung dir im Angesicht, im Rücken, von allen Seiten, Ehre dir, du alles. Unendlich mannhaft, unermeßlich kraftvoll, vollendest du das All und bist selbst alles. Wenn ungestüm für meinen Freund dich haltend ich Krishna, Yadava und Freund dich nannte, unkundig deiner wunderbaren Größe, zu unbedachtsam oder zu vertraulich, und wenn im Scherz ich dich nicht richtig ehrte, im Wandeln, Ruhen, Sitzen oder Essen, ob du allein warst, ob vor allen diesen, ich bitt dich um Vergebung, Unermessner. Vater der Welt, die sich bewegt und fest ist, verehrungswürdig, mehr uns als ein Lehrer. Dir gleich ist niemand, wer dir überlegen, in dieser Dreiwelt, unvergleichlich mächt'ger. Mich beugend drum, den Körper niederwerfend, such deine Gnade ich, du Herr der Ehren, wie seines Sohns ein Vater, Freund des Freundes, Geliebter der Geliebten, mußt du schonen. noch nie Geschautes freu ich mich zu schauen. Allein vor Furcht bebt mir das Herz und zittert. Zeig die Gestalt, o Gott, mir, die ich kenne. Sei gnädig, Götterherr, Wohnstatt der Welten. Mit Diadem und Keule, mit dem Diskus in deiner Hand, so wünsch ich dich zu sehen. Nimm wieder an die Form mit den vier Armen, du Tausendarmiger, du Allgestaltger. Der Erhabene sprach: Aus Gnaden hab ich dir nun offenbaret, mein höchstes Wesen hier, Kraft meiner Allmacht, strahlend, unendlich, ganz und uranfänglich. Kein anderer hat vor dir sie je gesehen. Nicht durch den Veda, Opfer, Studium, Spenden, Zeremonien oder Grausgebüßung kann mich in solcher Form ein anderer schauen, im Menschenvolk, du großer Held der Kurus. Nichts soll dich Angst befangen und Verwirrung beim Anblick meiner schrecklichen Gestaltung. Von Furcht befreit, fröhlichen Sinnes wieder, sollst du mich schauen, so wie ich dir bekannt bin. Sanjaya sprach: Als Krishna so zum Arjuna gesprochen, da zeigt er sich in alter Art ihm wieder, und so beruhigte er den Erschreckten in freundlicher Gestalt, der Hochgesinnte. Arjuna sprach: Da wieder deine menschliche Gestalt ich schau, die freundliche, kehrt die Besinnung mir zurück, und wieder werd ich, der ich war. Der Erhabene sprach: Die schwer zu schauende Gestalt, die du von mir gesehen hast, nach deren Anblick sehnen sich sogar die Götter immerfort. Durch Veden nicht, durch Buße nicht, durch Spenden und durch Opfer nicht, bin ich in dieser Form zu schauen, wie du mich jetzt gesehen hast. Nur wer mich ganz allein verehrt, der kann mich schauen in solcher Form, kann mich erkennen ganz und gar und endlich eingehen auch in mir. Wer handelt so, wie's mir gefällt, mich ehrt, mich liebt, die Welt verschmäht und allen Wesen freundlich ist, der kommt zu mir, o Pandu-Sohn. Ende des 11. Gesangs. Zwölfter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwölfter Gesang. Arjuna sprach: Die so beständig, andachtsvoll dich verehren und die dem Kult des Unvergänglichen sich weihen, wer ist der Andacht besser kund? Der Erhabene sprach: Die ganz in mich versenkt, nur mir andächtig stets Verehrung weihen, von höchstem Glauben ganz erfüllt, denen gebührt der Andacht Preis. Doch die dem Unvergänglichen, Unsichtbaren Verehrung weihen, das überall weilt, unvorstellbar, fest, unbeweglich, gipfelhoch, die bändgend ihrer Sinne Schar, gleichgesinnt gegen jedermann, an aller Wesen heil sich freuen, auch die erlangen mich gewiß. Mehr Mühsal aber haben sie, die sich dem Unsichtbaren weihen, von Körperwesen wird nur schwer das unsichtbare Ziel erreicht. Die aber all ihr Tun auf mich hinwerfen, mir ergeben ganz, in Andacht, die nur mir geweiht, mich verehren, in mich versenkt, denen werd ich ein Retter sein aus dem Meere der Todeswelt, in Kürze schon, o Prita-Sohn, wenn all ihr Denken mir gehört. Drum richt auf mich nur deinen Sinn und senk in mich nur deinen Geist, so wirst du wohnen auch in mir nach dieser Zeit unzweifelhaft. Doch kannst dein Denken du in mich noch nicht versenken ganz und gar, dann suche zu erreichen mich durch Andacht, die du eifrig übst. Bist du auch dazu noch zu schwach, dann weihe dich dem Tun für mich. Wenn meinethalb du Werke tust, wird auch Vollendung dir zuteil. Wenn du auch das nicht leisten kannst, auf die Andacht zu mir gestützt, verzicht auf aller Taten Frucht, als einer, der sich selbst bezähmt. mehr ist Erkenntnis als Bemühn. Versenkung noch viel höher steht, noch höher Verzicht auf Tatenfrucht. Dann ist der Seelenfrieden da. Wer keinem Wesen feindlich ist, freundlich gesinnt und mitleidsvoll, von Selbstsucht und von Dünkel frei, geduldig, gleich in Leid und Lust, zufrieden, immer andachtsvoll, sich zügelnd, dem Entschlusse treu, mit Sinn und Geist in mich versenkt, wer so mich ehrt, der ist mir lieb. Vor dem die Welt nicht zittern muß, der auch nicht zittert vor der Welt, wer frei von Freude, Unmut, Furcht und Aufregung, der ist mir lieb. Unbekümmert, rein und tüchtig, unparteiisch und unverzagt, alle Pläne fahren lassend, wer so mich ehrt, der ist mir lieb. Wer nicht frohlocket und nicht hasst, um nichts trauert und nichts begehrt, wer Wohl und Übel fahren lässt und mich verehrt, der ist mir lieb. Gleichmütig gegen Feind und Freund, gleichmütig gegen Ehr und Schmach, Kält und Hitze, Glück und Unglück, befreit vom Hängen an der Welt, Lob und Tadel gleichviel achtend, schweigsam, zufrieden immer da, ohn Haus und Heim, von festem Sinn, solch ein Verehrer ist mir lieb. Und die dem Nektar meines Worts, dem Heiligen, Verehrung weihn, glaubensvoll, mir ganz ergeben, mich liebend, ja, die sind mir lieb. Ende des 12. Gesangs. Dreizehnter Gesang von Bhagavad Gita, des erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dreizehnter Gesang. Der Erhabene sprach: Dieser Leib, o Sohn der Kunti, er wird bezeichnet als das Feld. Wer diesen kennt, den nennet man den Feldkenner, es ist der Geist. Wisse, dass ich Feldkenner bin auf allen Feldern, Bharata. Vom Feld und von dem Feldkenner das Wissen ist des Namens wert. Doch was das Feld und wie es ist, wie sich verändernd und woher, auch des Feldkenners Art und Macht, vernimm in Kürze nun von mir. In manchen Rhythmen sang es einst vielfältig manches Sängers Mund, in klaren, wohlbegründeten Brahman-Büchern verkündet ist's. Die Elemente und das Ich, der Verstand, das Unsichtbare, 10 Sinne und der innere Sinn, auch die 5 Sinnesreiche noch, Begehren, Hassen, Lust und Leid, Körper, Denken und Festigkeit, zusammen wird's das Feld genannt, in dem ein ew'ger Wechsel wohnt. Bescheidenheit und Redlichkeit, das Nichtverletzen, die Geduld, Reinheit, Ehrfurcht vor dem Lehrer, Beständigkeit, Selbstzügelung, Entsagung von der Sinnenwelt, vor allem auch Selbstlosigkeit, ein Recht erwägen, wie Geburt, Tod, Alter, Krankheit, Schmerz bewirkt. Kein Hang zur Welt, noch sich klammern an Söhne, Gattin, Haus und Hof. Beständige Gleichmütigkeit bei jedem Schicksal, gut und bös. Verehrung, die sich nicht verirrt, durch Andacht, die nur mir geweiht. Das Wohnen in der Einsamkeit, an Gesellschaft sich nicht erfreuen. Stetes Erkennen höchsten Geists, die Einsicht in des Wissens Zweck, das ist es, was man Wissen nennt. Was anders ist, nicht Wissen heißt's. Ich sag dir an, was man wissen muß, was die Unsterblichkeit verschafft. Das Anfangslose, höchste Brahm, nicht Sein noch Nichtsein wird's genannt. Hände und Füße, Augen, Köpf und Münder hat es überall, auch Ohren hat's in aller Welt, das allumfassend steht es da, strahlend durch aller Sinne Kraft, von allen Sinnen doch ganz frei, alltragend, qualitätenlos und doch der Qualitäten froh, in und außerhalb der Wesen, sich bewegend und unbewegt, unerfassbar ob der Feinheit, ganz fern und wiederum ganz nah, nicht zerteilet in den Wesen, und wie zerteilt doch steht es da, als der Wesen Träger kenn es, der sie verschlingt und wieder zeugt. Das Licht der Lichter wird's genannt, das über aller Finsternis. Wissen, wissbar, wissenswürdig, in jedes Herzen steckt es drin. So vom Feld und von dem Wissen und Wissenswürdgen sagt ich dir. Wer mich verehrt und dies erkennt, wird teilhaft meines Wesens sein. Natur und Geist, das wisse du, ohne Anfang sie beide sind. Doch Veränderung und Qualität entspringen beid aus der Natur. Bei allem, was das Tun betrifft, dafür ist die Natur Prinzip. Beim Genießen von Lust und Leid wird der Geist das Prinzip genannt. Der Geist, in die Natur gebannt, schmeckt, was sie schafft, die Qualität. Sein Hängen an der Qualität ist Ursach steter Neugeburt. Der Zeuge, der Gewährer auch, Träger, Genießer, hoher, großer Herr und höchstes Selbst auch, wird genannt in diesem Leib der höchste Geist. Wer so den Geist und die Natur zusammt den Qualitäten kennt, wo und wie er sich auch bewegt, erleidet keine Neugeburt. Durch Versenkung schauen manche in sich und durch sich selbst das Selbst. Andere schauen's durch Kraft des Denkens, durch Werkübung noch andere. Andere ehren es unwissend, da sie von andern es gehört. Auch sie besiegen so den Tod, der heil'gen Schrift ergeben ganz. So oft ein Wesen auch entsteht, sei es beweglich oder fest, es wird durch die Vereinigung des Felds und des Feldkundigen. Wer in den Lebewesen all denselben höchsten Herrn erblickt, der nicht vergeht, wenn sie vergehen, wer das erkennt, hat recht erkannt. Denn wer denselben Herrn erkennt als den, der allen innewohnt, verletzt das Selbst nicht durch das Selbst und wandelt so die höchste Bahn. Und wer die Taten allerwärts durch die Natur nur sieht geschehen, das Selbst dabei als nicht handelnd erkennet, der hat recht erkannt. Wenn er die Sonderexistenz der Wesen all in einem schaut und von diesem aus entwickelt, dann wandelt er zum Brahman hin. Das ewige und höchste Selbst, ohn Anfang, ohne Qualität, wenn es auch in dem Körper wohnt, doch handelt's nicht, wird nicht befleckt. Der Äther ist allüberall, wird nicht befleckt, weil er zu fein. So wird das Selbst auch nicht befleckt, und wenn's in allen Körpern weilt. Wie die Sonne die ganze Welt allein mit ihrem Licht erhellt, so erleuchtet das ganze Feld der Herr des Felds, o Bharata. Die zwischen Feld und Feldkenner den Unterschied mit Wissensaug erkennen, die Erlösung auch von der Natur, die gehen zu Gott. Ende des 13. Gesangs. Vierzehnter Gesang von Bhagavad Gita, des erhabenen Sang. Übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierzehnter Gesang. Der Erhabene sprach: Weiter will ich dir verkünden das höchste Wissen, das es gibt, welches kennend die Weisen allhöchste Vollkommenheit erreicht. Auf dieses Wissen festgestützt sind eins geworden sie mit mir. Auch Weltschöpfung, Weltvernichtung bringt ihnen nicht Geburt und Schmerz. Das große Brahman ist mein Schoß, in den ich leg den Lebenskeim. Das Werden aller Wesen hat dort seinen Ursprung, Bharata. In allen Mutterschößen, Freund, welche Gestalten auch entstehen, Brahman ist deren Mutterschoß. Den Samen geb als Vater, ich. Güte, Leidenschaft, Finsternis, die Qualitäten der Natur, sie fesseln in dem Leibe hier den Geist, den Unvergänglichen. Güte ist strahlend, leidenlos, weil sie von allen Flecken frei. Sie fesselt durch das Hängen an dem Glück und an dem Wissen dich. Die Leidenschaft ist voll Begehr, erzeugt das Hängen an dem Durst. Sie fesselt deine Seele hier durch Hängen an der Tatenlust. Finsternis aus Nichtwissen stammt und alle Sterblichen betört. Sie fesselt durch Nachlässigkeit, Faulheit und Schlaf, o Bharata. Güte lässt hängen an dem Glück, Leidenschaft an der Tatenlust, Finsternis an Nachlässigkeit, nachdem das Wissen sie umhüllt. Zwingst Leidenschaft und Dunkel du, dann tritt die Güte siegreich vor. Wenn Leidenschaft und Güte, Dunkel. Wenn Güt und Dunkel, Leidenschaft. Wenn in des Leibes Pforten all des Wissens helles Licht erscheint, dann wisse wohl, dann wuchs in ihm die Qualität der Güte groß. Habsucht, Streben, Unternehmen von Taten, Unruh und Begier, diese entstehen, o Bharata, wenn Leidenschaft erwachsen ist. Ein finstres Wesen, Nichtstreben, Nachlässigkeit, Betörung auch, diese entstehen, o Kurusohn, wenn Finsternis erwachsen ist. Ward Güte in dem Menschen groß, dann nach dem Tod erreichet er jene fleckenlosen Welten der höchsten Wissenskundigen. Stirbt er in Leidenschaft, dann kommt er unter Tätgen neu zur Welt. Stirbt er im Dunkel, wird er neugeboren aus betörtem Schoß. Die Frucht der rechtgetanen Tat ist guten Wesens, fleckenlos. Die Frucht der Leidenschaft ist Leid, Nichtwissen ist des Dunkels Frucht. Aus der Güte entsteht Wissen, aus der Leidenschaft die Begier. Nachlässigkeit, betörter Sinn, Nichtwissen aus dem Dunkel stammt. Hinaufgehen, die an Güte reich, Leidenschaft in der Mitte bleibt. Hinunter geht der Finsterling von der niedersten Qualität. Wenn keinen Täter du mehr kennst als nur der Qualitäten Schar, auch weißt, was über diesen steht, dann gehst du in mein Wesen ein. Wenn der Mensch die leibzeugenden drei Qualitäten hat besiegt, frei von Geburt, Tod, Alter, Schmerz, erlangt er die Unsterblichkeit. Arjuna sprach: An welchen Zeichen wird, o Herr, solch ein siegreicher Mensch erkannt? Wie ist sein Wandel? Wie gelangt er über alle drei hinaus? Der Erhabene sprach: Wenn er das Licht, das Streben auch und die Betörung, Pandusohn, nicht hasst, wenn sie geworden sind, nicht wünscht, wenn sie geschwunden sind. Wenn von den Qualitäten er, gleichmütig ganz, nicht wird bewegt, die Qualitäten wirken, denkt, und stille steht, sich gar nicht rührt, gleichachtend Glück und Ungemach, gleichachtend Erdkloß, Stein und Gold, was lieb und unlieb, festen Sinns, gleichachtend Tadel wie auch Lob, in Ehren wie in Schanden gleich, zu Freunden und zu Feinden gleich, aufgebend all und jeden Plan, der ward der Qualitäten Herr. Und wer mich fest und unverrückt in liebevoller Andacht ehrt, besiegt der Qualitäten reich und wird für Brahmans Wesen reif. Ich bin des Brahman Fundament, des Unsterblichen, Ewigen, des ewigen Gesetzes auch, des Glückes, das alleinzig ist. Ende des 14. Gesangs. Fünfzehnter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfzehnter Gesang. Der Erhabene sprach: Wurzel aufwärts, Zweige abwärts, so steht der ew'ge Feigenbaum, dessen Blätter Veda-Lieder. Den Veda kennt, wer diesen kennt. Abwärts und aufwärts gehen dessen Zweige, Qualität erwachsen, Sinnendinge sprossend. Nach unten auch die Wurzeln sich verbreiten, die durch der Taten Band die Menschen fesseln. Seine Gestalt erfasst man nicht auf Erden, nicht End noch Anfang, noch des Baumes Dauer. Wenn dieser Baum mit seinen mächt'gen Wurzeln durch der Entsagung hartes Schwert gefällt ist, dann muß man suchen jene höchste Stätte, von der die Wandrer nimmer wiederkehren, denkend, ich geh zu jenem ersten Urgeist, von dem seit Alters alles Werden ausgeht. Von Stolz und Torheit frei, Welthangbesieger, im höchsten Selbst nur lebend, ohn Begehren, befreit von Lust und Leid der Gegensätze, geht unbeirrt man so zur ew'gen Stätte. Den Ort erhält die Sonne nicht, der Mond nicht und das Feuer nicht, von wo man nimmer wiederkehrt, ja, meine höchste Wohnstatt ist's. Ein Teil von mir in dieser Welt als Einzelseele lang schon lebt. Die Sinne samt dem innern Sinn zieht er an sich aus der Natur. Wenn er als Herr den Leib erlangt und wenn er wieder tritt hinaus, die Sinne fassend geht er hin, gleich wie der Wind die Düfte fasst. Gehör, Gesicht, Gefühl, Geschmack, Geruch sowie den innern Sinn als Herr bemeisternd steht er da und genießet die Sinnenwelt. Ob er hinausgeht oder bleibt und genießt, Qualität begabt, törichte Menschen sehn ihn nicht, des Wissens Aug nur lässt ihn schaun. Andächt'ge, die sich drum bemühen, die schaun ihn in dem eigenen Selbst. Doch Toren, Unbereitete, ob sie sich mühen auch, sehn ihn nicht. Der Glanz, der in der Sonne ist und diese ganze Welt erhält, der in dem Mond im Feuer ist, das wisse, ist mein eigner Glanz. Eindringend in die Erde trag die Wesen ich mit meiner Kraft. Die Pflanzen all lass ich gedeihen als Soma, der im Saft besteht. Zum Feuer werdend dring ich ein in der belebten Wesen Leib. Mit Hauch und Aushauch fest vereint koch ich vierfache Speise dort. In eines jeden Herz bin ich gedrungen, Erinnerung, Wissen und Bestreiten wirk ich. Durch alle Veden bin ich zu erkennen, bin Vedenkenner, schaffe den Vedanta. Zwei Arten Geist gibt's in der Welt, einer vergeht, der andere nicht. Der erste sind die Wesen all, den andern nennt man Gipfel hoch. Der höchste Geist ein anderer ist, er wird das höchste Selbst genannt. Er dringet in die Dreiwelt ein und trägt sie als der ew'ge Herr. Weit mehr als der Vergängliche, mehr als der Unvergängliche bin ich. Drum heiß ich in der Welt und in der Schrift der höchste Geist. Wer von Betörung frei mich so erkennet als den höchsten Geist, der weiß alles und ehret mich von ganzem Herzen, Bharata. Geheimnisvollste Wissenschaft ist so von mir verkündet dir. Wer sie erfasst, ist weisheitsvoll und hat fürwahr das Ziel erreicht. Ende des 15. Gesangs.

Ende des 16. Gesangs. Siebzehnter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang. Übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebzehnter Gesang. Arjuna sprach: Doch die nicht achten das Gesetz, doch gläubig Opfer bringen da. Auf welchem Boden stehen die? Güte? Leidenschaft? Finsternis? Der Erhabene sprach: Dreifach der Menschen Glaube ist, aus ihrem Wesen wächst er auf. Drum kann er gut, voll Leidenschaft oder auch ganz verfinstert sein. Wie eines jeden Wesen ist, so ist sein Glaube, Bharata. Aus Glauben ist der Mensch gemacht, wie er glaubet, so ist er selbst. Die Götter ehrt der guten Schar, die Elben leidenschaftliche, Gespenster und der Geisterheer ehret das Volk der Finsternis. Die grausge Büßung üben aus, wie das Gesetz sie nicht befiehlt, voll Trug und Ichsucht, voll Begier, voll Leidenschaft und voller Trotz, ganz sinnlos peinigend die Schar der Elemente in dem Leib und mich auch, der im Leibe weilt, die sind dämonengleich gesinnt. Dreifach ist auch der Speiseart, wie einem jeden sie gefällt. Dreifach Opfer, Buße, Spenden, vernimm nun deren Unterschied. Was Leben, Sein, Gesundheit, Kraft, Glück und Freude vermehren kann, schmackhafte, milde, feste Speise, liebliche, ist den Guten lieb. Scharf, sauer, salzig, allzu heiß, streng, unmilde, brennender Art, das liebt der Leidenschaftliche, das schafft ihm Krankheit, Weh und Schmerz. Was abgestanden, unschmackhaft, stinkend und schon verdorben ist, Überbleibsel und Unreines, das liebt das Volk der Finsternis. Wo man nach Vorschrift Opfer bringt, nach dem Erfolge nicht begehrt, nur denkend, also ist es Pflicht, solch Opfer ist der guten Art. Doch wo man nach Erfolg begehrt und Heuchelei beim Opfer übt, ein solches Opfer ist die Art der Leidenschaft Befangenen. Ohne Regel, ohne Speisung, ohne Lieder und Opferlohn, ohne Glauben, solch ein Opfer nennt man die Art der Finsternis. Götter, Priester, Lehrer, weise Ehren, Reinheit und Redlichkeit, keusches Wesen, nicht verletzen, dies die Buße des Körpers ist. Rede, welche nicht erreget, die wahr ist und voll Freundlichkeit. Übung in dem Veda-Studium, das heißt die Buße mit dem Wort. Herzensheiterkeit und Milde, Schweigen, Bezähmung seiner selbst, Reinheit des Wesens, dieses ist des Herzens Buße, wie man sagt. Solche Buße dreifacher Art, wenn sie im Glauben wird geübt, andächtig, ohne Fruchtbegier, die ist der guten Menschenart. Doch wenn's geschieht um Ehr und Ruhm oder sogar aus Heuchelei, das ist schwankend und ohne Halt, das ist die Art der Leidenschaft. Doch wird mit Peingung seiner selbst die Buße töricht ausgeübt oder andern zum Verderben, das ist die Art der Finsternis. Wenn man spendet nur, weil es Pflicht und an Vergeltung gar nicht denkt, am rechten Ort zur rechten Zeit, die Spende ist der guten Art. Doch tut man es um Gegendienst oder im Hinblick auf Erfolg oder ungern, das ist die Art der Leidenschaft Befangenen. Wenn man unwürdigen Menschen gibt, unpassend auch nach Ort und Zeit, unfreundlich mit Geringschätzung, das ist die Art der Finsternis. Dreifach ist des Brahman Name, das Om, das Seiende. Priester, Veden und Opfer sind von diesem vormals festgesetzt. Die Theologen rufen drum zu Anfang immer erst ihr Om bei Opfer, Spenden, Büßungen, wenn nach der Regel sie geschehen. Die nach Erlösung Strebenden, die auf Erfolg nicht gehen aus, rufen das zu Anbeginn der Opfer. Zu Anbeginn der Opfer Buß und Schenkungen. Von dem Sein und von der Güte braucht man das Wort das Seiende. Auch bei rühmenswerten Taten wird dieser Ausdruck angewandt. In Opfer, Buß und Spenden auch, Beständigkeit heißt Seiendes. Und was man tut zu solchem Zweck, erhält denselben Namen auch. Was ohne Glauben ausgeführt, sei's Opfer, Spende, Buße, Tat, das wird Nichtseiendes genannt, ist nach dem Tode nichts noch hier. Ende des 17. Gesangs. Achtzehnter Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achtzehnter Gesang. Arjuna sprach: Der Entsagung Wesen wünsch ich zu kennen, o Großarmiger, und des Verzichtes Wesen auch, erkläre sie gesondert mir. Der Erhabene sprach: Entsagt man wunscherzeugter Tat, so wird Entsagung das genannt. Verzicht auf aller Taten Frucht, das nennt Verzicht der weisen Schar. Gib auf das Tun als eine Schuld, so sagen Eingedenker uns. Das Opfern, Spenden, Buße tun, gib nicht auf, sagen andere. Höre meine Entscheidung hier von dem Verzicht, du Trefflichster. Der Verzicht, o du Manntiger, wird als dreifältiger gerühmt. Das Opfern, Spenden, Buße tun, gib nimmer auf, nein, führ es aus. Denn das Opfer, Spend und Buße, sie läutern den Verständigen. Doch muß man diese Taten tun, nachdem man auf das Hängen dran und auf Erfolg verzichtet hat. Den höchsten Standpunkt nenn ich das. Entsagung der notwend'gen Tat, die wäre übel angebracht. Unterlassung bloß aus Torheit zählt man zur Art der Finsternis. Wenn man aus Furcht vor Leibesmüh die Tat aufgibt, weil sie beschwert, das ist die Art der Leidenschaft. Solch ein Verzicht bringt keine Frucht. Doch tut man die notwend'ge Tat, nur denkend, so ist's meine Pflicht, aufgebend Neigung und Erfolg, solch ein Verzicht ist guter Art. Nicht hasst ein unerfreulich Werk, noch hängt an dem Erfreulichen der Verständge, der verzichtet, erfüllt von Güte, zweifelfrei. Nicht möglich ist's, im irdschen Leib aufzugeben jedwede Tat, doch wer die Frucht der Tat aufgibt, der heißet ein Verzichtender. Erwünscht, gemischt und unerwünscht, dreifältge Frucht der Tat erlangt der Nichtentsagende im Tod, doch niemals der Entsagende. Vernimm nun, du Großarmiger, die fünf Prinzipien noch von mir, die Sankhya-Lehre kündet, zur Vollendung jedweden Tuns. Ein Standort und ein Handelnder und Organe verschiedener Art, mancherlei besonderes Streben, das Schicksal als das fünfte noch. Welches Werk mit Körper, Rede und Gedanken der Mensch beginnt, sei es nun richtig, sei es verkehrt, die fünf Prinzipien sind dabei. Wer darum also sich allein für den Täter der Taten hält, infolge seiner Unbildung, der sieht nicht recht und ist ein Tor. Wer kein selbstsüchtiges Wesen hat, wessen Geist nicht beflecket wird, ob alle Welt er tötet auch, tötet doch nicht, wird nicht verstrickt. Wissen, Wissenswürdges, Wisser, dreifach der Antrieb ist zur Tat. Werkzeug, Handelnder und Handlung, dreifach der Inbegriff der Tat. Wissen, Tat sowie auch Täter sind dreifach nach der Qualität. Die Qualitätenlehre zeigt's. Nun höre, wie sich das verhält. Wodurch in allen Wesen man das eine, ew'ge Sein erblickt, ungeteilt in den Geteilten, solch Wissen ist von guter Art. Doch wenn in allen Wesen man verschiedene Wesenheiten sieht, ganz für sich und streng gesondert, so sieht die Leidenschaft es an. Doch hängt das Denken ohne Grund an einem Ding, als wär's das All, der Wahrheit nicht gemäß, beschränkt, das ist die Art der Finsternis. Die pflichtgemäße Tat, die frei von Weltlust, Leidenschaft und Hass, getan ist ohne Rücksicht auf Erfolg, die ist von guter Art. Doch wenn getrieben von Begier, von Ich-Bewusstsein ganz erfüllt, hart sich mühend die Tat man tut, das ist die Art der Leidenschaft. Wenn ohne Rücksicht auf die Kraft, auf Folgen, Schädigung, Verlust, blindlings die Tat begonnen wird, das ist die Art der Finsternis. Frei von Weltlust, nicht sich prahlend, voll Festigkeit und Energie, gleich bei Erfolg und Misserfolg, solch einen Täter nennt man gut. Wer Erfolg begehrt, habsüchtig, andere verletzend, unrein ist, bald froh, bald traurig, der gehört dem Reich der Leidenschaften an. Wer fahrlässig, gemein und frech, heimtückisch, hinterlistig, faul, feig, saumselig, solch ein Täter gehört zum Reich der Finsternis. Auch den dreifachen Unterschied des Verstands und der Festigkeit vernimm je nach der Qualität, ganz klargelegt, jedes für sich. Der, was zu tun, zu lassen ist, Gefahr sowie auch Sicherheit, Verstrickung wie Befreiung recht erkennet, der Verstand ist gut. Der das Recht sowie das Unrecht, was zu tun und zu lassen ist, nicht recht erkennt, solcher Verstand gehört zum Reich der Leidenschaft. Wenn er das Unrecht hält für Recht, die Dinge ganz verkehrt ansieht, ganz umnachtet, solcher Verstand gehört zum Reich der Finsternis. Die Festigkeit, mit der man Herz und Sinne und Lebenskraft in Andacht unverrückt festhält, das nenn ich gute Festigkeit. Die Festigkeit, mit welcher man, was recht, nützlich und angenehm, liebend, fruchtbegehrend festhält, gehört zum Reich der Leidenschaft. Die Festigkeit, mit der ein Tor, Schlaf, Furcht, Trauer, Kleinmütigkeit und Übermut nicht fahren lässt, gehört zum Reich der Finsternis. Nun höre vom dreifachen Glück durch mich, du bester Bharata. Wo man ruht nach ernster Arbeit und an der Mühsal endgelangt, Glück, das am Anfang Gift erscheint, am End dem Nektar ähnlich ist. Ein solches Glück ist wahrhaft gut, durch Geistes Heiterkeit erzeugt. Ein Glück, das anfangs Nektar gleich, am Ende doch als Gift sich zeigt, die Sinne fesselnd an die Welt, gehört zum Reich der Leidenschaft. Glück, das gleich und in der Folge die Seele mit Verblendung schlägt, in Schlaf, Faulheit, Nachlässigkeit, solch Glück gehört zur Finsternis. Nicht auf Erden noch im Himmel, unter den Göttern etwa, gibt's ein Sein, das von der Qualität der Natürlichen völlig frei. Was Priester, Adlige und Volk, auch was die Chudras tun, mein Freund, die Taten alle sind verteilt nach Qualitäten ihrer Art. Ruhe, Selbstbeherrschung, Buße, Reinheit, Geduld und Redlichkeit, rechtes Wissen und Gläubigkeit ist Priesterspflicht nach seiner Art. Heldenmut, Kraft und Festigkeit, Geschick im Kampf, Furchtlosigkeit, Spenden und rechtes Herrentum ist Adelspflicht nach seiner Art. Viehzucht, Ackerbau und Handel ist Volkespflicht nach seiner Art. Im Dienen bloß besteht die Pflicht für den Chudra nach seiner Art. Wer Freude hat an seiner Pflicht, der Mann erlangt Vollkommenheit. Wie man seines Tuns sich freuend Vollendung findet, höre das. Den, von dem die Wesen stammen, von dem das All geschaffen ist, den durch seine Taten ehrend, erlangt Vollendung hier der Mensch. Wie sie auch sei, die eigene Pflicht ist besser stets als fremde Pflicht. Bleibt man treu dem eigenen Wesen, dann bleibt man frei von aller Schuld. Tat, die mit dir geboren ist, wenn sie auch sündig, gib nicht auf. Von Sünde ist doch alles Tun, wie das Feuer vom Rauch umhüllt. Wer mit dem Geist an nichts mehr hängt, sich selbst besiegt und nichts begehrt, zur Vollendung der Tatfreiheit kommt er durch der Entsagung Kraft. Wie er nach der Vollendung auch das Brahman noch erreicht, hör an. In Kürze will ich's künden dir. Es ist des Wissens höchster Stand. Mit gereinigtem Geist versehen, sich bezähmend mit Festigkeit, verzichtend auf die Sinnenwelt, Neigung und Hass abwerfend ganz, einsam lebend, wenig essend, bezähmend Worte, Leib und Geist, ganz Andacht und Kontemplation, der Entsagung ergeben ganz, Selbstbewusstsein, Gewaltsamkeit, Stolz, Zorn, Begierde und Besitz aufgebend, selbstlos, friedevoll, so wird er reif zum Brahman sein. Brahman geworden, heitern Geists, trauert er nicht und wünschet nicht, gegen alle Geschöpfe gleich, fasst höchste Liebe er zu mir. Durch die Liebe erkennt er mich in Wahrheit, wer und wie ich bin. Hat er in Wahrheit mich erkannt, kommt er zu mir, ohn Aufenthalt. Auch wenn er alle Taten stets ausführt, auf mich vertrauend ganz, erlangt durch meine Gnade er eine ewige, feste Stadt. Im Geiste alles Tun auf mich hinwerfend, mir ergeben ganz, auf des Geistes Andacht bauend, denke beständig nur an mich. Mein denkend, die Gefahren all durch meine Gnade du besiegst. Doch wenn du allzu selbstbewusst mein Wort nicht hörst, gehst du zugrund. Wenn du in deinem Eigensinn etwa, ich will nicht kämpfen, denkst, vergeblich ist dann dein Entschluss, es wird dich treiben die Natur. Gefesselt durch die eigene Pflicht, wie sie aus deiner Art entspringt, wirst, was du töricht nicht gewollt, du wider Willen dennoch tun. Im Herzen aller Wesen drin wohnet der Herr, o Arjuna. Er bewegt wie im Puppenspiel die Wesen alle wunderbar. Bei ihm such deine Zuflucht, du, mit ganzer Seele, Bharata. Durch seine Gnad erlangst du dann höchsten Frieden und ew'gen Stand. Ein Wissen habe ich dir vertraut, das noch geheimer als geheim. Nachdem du es ganz erwogen hast, verfahre weiter, wie du willst. Doch das Allergeheimste noch vernimm von mir, das höchste Wort. Du bist mir teuer, überaus, darum verkündig dir das Heil. Mein gedenkend, mich verehrend, mir opfernd, beuge dich vor mir. Zu mir dann kommst du. Wahrheit ist's, was ich versprech, du bist mir lieb. Alle Satzungen aufgebend, such mich allein als Zufluchtsort. Von allen Sünden werd ich dann dich erlösen. sei unbesorgt. Doch künde niemals dieses Wort dem, welcher keine Buße tut, der mich nicht ehrt, auf mich nicht hört, wider mich murret fort und fort. Wer dies geheimnisvolle Wort meinen Verehrern weitergibt, höchste Verehrung zollend mir, der kommt zu mir, ganz zweifellos. Ja, keiner von den Menschen all tut Liebres mir als solch ein Mann. Kein anderer wird auf Erden mir drum lieber sein als eben der. Und wer dies heilige Gespräch zwischen uns beiden sich einprägt, mit des Wissens Opfer ehret mich ein solcher, so denke ich. Der Mann auch, welcher glaubensvoll dies hört und nicht dawider murrt, auch der wird als Erlöster wohl die reine Welt der Frommen schauen. Hast du's gehört, o Pritha-Sohn, mit ganz davon ergriffenem Sinn? Und ist dir der Unwissenheit Betörung nun dadurch zerstört? Arjuna sprach: Die Torheit ist durch dich zerstört, Erinnerung ist mir aufgewacht. Ich stehe fest, der Zweifel schwand, ich werde tun nach deinem Wort. Sanjaya sprach: So hab ich dies Gespräch gehört, das wunderbar Entzückende, zwischen Krishna Vasudeva und dem hochherz'gen Pritha-Sohn. Durch Vyasas Gnade hörte ich dieses geheime, höchste Wort von Krishna, der leibhaftig dort von Andacht sprach, der Andachtsherr. Immer wieder mich erinnernd an dies Gespräch, so wunderbar, das Heilge, das ich dort gehört, freu ich mich immer fort und fort. Immer wieder mich erinnernd der wunderbaren Gottgestalt, erfasst gewalt'ges Staunen mich, und ich freue mich fort und fort. Wo Krishna weilt, der Andachtsherr und der Schütze, der Pritha-Sohn, da ist Glück, Sieg und Gedeihen, so glaub ich, unerschütterlich. Ende des 18. Gesangs. Ende von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang. Übersetzt von Leopold von Schröder.